Yes, God. So, der Stammtisch ist zurück aus der Babypause und es begrüßen euch Markus Söder, Franz Josef Strauß. Nein, Quatsch. Grüß Gott. Grüß Gott. Genau. Der Joe ist dabei. Hi, hi. Der Kai ist dabei. Servus. Und ich bin der Jens und jetzt wisst ihr auch, nachdem wir so lange weg waren, wieder, wie wir uns anhören und könnt die Stimmen zuordnen. Stimmen. Wir hoffen es. Ja. Wir müssen denn die Stimmen stimmen. Ich höre Stimmen aus der Steckdose. Es ist immer noch warm, deswegen muss ich schnell und öfter mal ein Schlückchen zu mir nehmen. Ja, ja, München wartet recht auf das große Gewitter. Ja. Ist bei euch angesagt, oder? Es hat vorhin schon mal so ein bisschen gegrollt. Vorgeplänkelt. Aber morgen soll es einfach 10 Grad weniger haben als heute, nämlich statt 35, 25 und da muss heute Nacht ordentlich was runterkommen. Aber am Wochenende wird es gut? Ich habe gar nicht geguckt. Ich glaube, so ein bisschen wachsen, aber tendenziell schon gut, ja. Okay, okay. Ja. Onkel. Fischi. Onkel Fischi. Hi. Fang ich doch mal mit dem Bierchen an. Ja, oder? Du hast einen Job zu erledigen. Ich habe einen Job zu erledigen, ja. Ich hatte es eben schon mal in der Pre-Show gesagt. Ich war bei meinem letzten München-Besuch, bin ich irgendwie durch Zufall auf den Beerpoint gestoßen im Internet. Ich weiß gar nicht, entweder hat das jemand bei Facebook gepostet. Nee, Quatsch. Es gab im bayerischen Fernsehen gab es vor 2, 3, 4 Wochen gab es ein Spezial zum Thema Bier. Und zwar ging es darum, Bier in Bayern, wie die Entwicklung ist, die großen Brauereien, aber dass jetzt eben auch das Craft-Bier im Kommen ist und hatten da so diverse Berichte anscheinend. Ich habe den Bericht nicht komplett gesehen, habe nur einen Link dazu auf Facebook gesehen. Und da kam eben auch, wurde ein Bericht gemacht über den Beerpoint. Der Beerpoint ist ein Getränkehändler in Germering, also einem Vorort von München. Und der Besitzer hat diesen Laden schon seit ewigen Zeiten und hat aber vor 10 Jahren sich dann dazu entschieden, zu sagen, hier so einfach nur so Wasser und Apfelschorle verkaufen und die drei Stammbiere von Paulaner, Erdinger und hast du nicht gesehen. Das kannst ist doch dauern. Für Vorschulkinder. Das ist doch nichts. Mehr. So, und er hat jetzt sich dann auf die Fahnen geschrieben, dass er halt eine riesen Bierauswahl hat und fährt jede Woche oder alle 2 Wochen mit seinem eigenen LKW durch die bayerischen Lande und kauft bei den kleinsten Brauereien eben Bier. Ach, der fährt also richtig rum. Der, genau, der fährt rum so und sammelt irgendwie ein. Ja. Beim Großhändler Stichliste, kauf mal ein und schick mir. Nee, macht selbst. Das ist ja cool. Das also ist echt cool. Ja, weil das ist so ein bisschen selektiver. Also, dass er sich das anguckt und dann nach Gusto. Und da gefällt es mir und die Leute sind nett. Wie beim Weinhändler, ne? Ja, finde ich schön. Also, ihr müsst euch echt mal den Spaß geben. Gebt mal ein beer-point.de und dann geht ihr mal auf Sortiment und dann gebt ihr mal Download und dann kommt da eine PDF-Liste. Und da sind, glaube ich, ich will nicht lügen, aber 10, 15 kleingeschriebene Seiten mit verschiedenen Bieren, die der führt. Der absolute Wahnsinn. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin da hingefahren, ist total unscheinbar in so einem Hinterhof, in so einem alten, wie sagt man, in einem alten Schuppen irgendwie so drin. War wohl mal ein Bauernhof oder irgendwie sowas. Und dann habe ich mir da, weil es auch preislich relativ günstig war, 20 verschiedene Sorten Bier mitgenommen, also jeweils eine Flasche. Und ich trinke jetzt gerade von Hopfmeister. Kannte ich auch gar nicht. Komm, ist ein Bier aus München. Das Surface Ale. Mhm. Mhm. Und interessant, dass du das sagst, weil Hopfmeister sagt mir irgendwas, aber ich weiß jetzt nicht, wo ich es genau hinstecken muss. Offensichtlich ist ja München, aber. Die sitzen in der Kyrrheinstraße 18. Kyrrheinstraße. Kyrie eleison. Ja. Öffnen wir eben als PDF. Ja, und da steht hinten Surface Ale. Ja, wo gibt's denn sowas? So, jetzt als bayerisch, das kann ich natürlich nicht. A Surfer and a bayerisches Ale. Bitte was? Ja, genau. Dabei gibt's a Surfkultur schon lang in Minga. Ah. Nur das Bier hat no gefehlt. Also gefehlt. Ja, da schau her, der ideale Durstlöscher für die heißen Tage und langen Nächte. passt am besten zu viel Sonne, Sand und Salz. Mhm. Ja, ich probiere mal. Ja, probiert mal. Ja, ja. Ist ganz okay. Relativ für ein Pale Ale, meiner Meinung nach relativ malzig, aber ja, kann man trinken. Ist okay. Das ist nicht der. Hau mich jetzt nicht vom Hocker, aber schmeckt ganz lecker. Gut. Ja, und vielleicht zum späteren Zeitpunkt noch ein, zwei andere Schätze aus meinem Kühlschrank. Gucken wir mal. Aber Joe, siehst du gerade das PDF? Ja, ich finde es krass. Also es ist halt total unübersichtlich. PDF. Ja, ja, das ist so. Aber das Lustige ist, er hat es zunächst mal nach Ländern unterteilt. Mhm. Also kaufst du das Bier in Deutschland, so, und dann hat er in Deutschland hat er es nochmal in Bundesländer aufgeteilt. Mhm. Und dann Postleitzahlen. Ja, aber zum Beispiel hier, also erstmal nach Biersorten, Entschuldigung. Also es geht los irgendwie. Mit A wie alt. Bier-Mischgetränke, das braucht kein Schwein. So, und dann geht's weiter. Also unglaubliche Auswahl. Mhm. Müsst ihr mal machen. Und du hast das im Bayerischen Rundfunk gesehen, ja? Wie kommst du denn dann da auf die Sendung im Bayerischen Rundfunk? Ja, wie gesagt, das war... Er war hier in München wahrscheinlich, oder? Nee, das war irgendwie bei Facebook, hat das irgendjemand gepostet. Ach so, ja, okay. Also ich hätte jetzt gedacht, du hast das sozusagen im Ramadan-Special des Bayerischen Rundfunks gesehen. Ja, ja, ja. Das war ja auch eine Riesendiskussion. Hast du das mitgekriegt? Ja, klar. Ist das irgendwie, wurde das bei euch im Freundes- oder im Kollegenkreis irgendwie thematisiert? Nee. Null. Wobei ich zu der Zeit allerdings auch in Elternzeit war, deswegen weiß ich nicht, was meine Kollegen... So. Warst du total der Filterbubble, ja. Ja. Filterbubble ist gut. Ja. Ich war halt zu Hause. Ja. Oder auch das, ja. Ja, aber da haben die sich extrem aufgeführt, gell? Also. Ja, wobei ich das schon verstehen kann. Also jetzt nicht, dass sie sich über den Halbmond aufregen, sondern ich finde einfach grundsätzlich haben halt kirchliche Symbole eingeblendet im Fernsehen nichts zu suchen. Nichts zu suchen, egal ob das ein Kreuz, ein Halbmond oder ein Bürostuhl ist. Hm. Ah ne, hier, was hat nochmal hier das Spaghetti-Monster? Ja. Spaghetti-Monster. Aber das hat noch keiner eingeblendet. Könnte man ja mal machen. Mhm. Cthulhu, oder wie der heißt. Cthulhu. Die Pastafarians. Mhm. Ja, aber wenn wir es gerade vom Bier haben, unserem Lieblingsthema, dann vielleicht auch da nochmal eine Empfehlung. Und da gibt es dann bestimmt einen Nachbericht in der nächsten Folge. Am Wochenende finden in München die zweiten Münchner Bierinseln statt. Mhm. Und Männers, ich hoffe, wir sehen uns da, oder? Das steht noch, oder? Wann ist es? Jetzt am Wochenende, am Samstag. Diesen Samstag? Ja. Also ich werde auf jeden Fall da sein, Kai. Wahrscheinlich nicht lange, aber so 3-4 Inseln will ich schon mir mitnehmen. Mal angucken. Hast du das Programm mal ein bisschen angeschaut? Ja, genau. Ich habe das Konzept ist sozusagen, es gibt irgendwie eine Anzahl X an Inseln innerhalb der Stadt, also hauptsächlich wahrscheinlich Restaurants und Läden. Nee, hauptsächlich Läden sogar. Okay. Ich glaub, also Getränkeläden. Ja. Und jeder Laden hat dann sozusagen 3-4 besondere Craft-Biere, die man für einen Obolus von 5 Euro. 5 Euro pro Insel praktisch dann verkosten kann. Mhm, okay, cool. Ja. Und ich glaube, das wird extrem lustig. Also, das findet ja sowieso schon mal in Läden statt, wo du ja neben den ausgestellten Craft-Bieren eben oder den im Fokus stehenden Craft-Bieren eben nochmal. Sowieso eine Riesenauswahl hast, also das ist das Bavaria ist dabei, das Tap House ist dabei, Brauerei im Eiswerk zum Beispiel sagt mir gar nichts, bin ich mal gespannt, ja, das wird was noch reizen. Hast du schon das Traveling Salesman Problem gelöst? Das was für ein Problem? Traveling Salesman. Ja, ich kenne das Buch, hab's auch, aber. Nein, das meine ich nicht. Das Traveling Salesman Problem, sagt dir das nichts? Ach doch, du meinst hier die Logistik, ja, ja, richtig. Ja, klar, ja, ja, das ist ja eine. Habe ich ja damals mal studiert, den Mist, ja. Ja, ja. Hast du das schon gelöst? Das Milk Run-Problem, kann man das auch nennen, ja. Nee, habe ich noch nicht. Müssen wir, werden wir noch sehen. Also, es geht ja los um 11 Uhr im Tap House. Da ist praktisch offiziell der Kickoff. Aber du musst dich ja nicht dran halten. Also im Giesinger, Preußens ja auch. Da wart ihr jetzt letztens auch, oder? Ja, genau. Mhm. Vor 2 Wochen. Wie fandet ihr es denn jetzt eigentlich? Warst du dabei, Joe? Jo. Und? Wie findest du das Giesinger, Preu? Das Bier habe ich ja davor schon ein paar Mal getrunken. Und in der Braustuben war ich zum ersten Mal, weil das letzte Mal, als wir hin wollten, war kein Platz mehr. Ja. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also wir sind auf der Terrasse gesessen. Ja. Und war angenehm. Hast du auch einen Schlappschwanz getrunken? Logo. Gab es einen Schlappschwanz bei euch? Ja. Okay. Giesinger Schlappschwanz. Freund hat, glaube ich, einen ausgegeben, weil Nachwuchs erwartet und heiratet. Genau. Und ihr seid gepaddelt worden. Wir sind auch gepaddelt worden, ja. Okay. Und Schlappschwanz, kennst du den Schlappschwanz? Nee, ich habe das letzte Mal habe ich Sternhagel getrunken. Mhm. Ja. Das fand ich das auch hat allerdings nichts mit Schlappschwanz zu tun. Nee, das ist wiederum was anderes. Ist Schlappschwanz? Schlappschwanz ist ein Schnaps. Ich weiß nicht, der hat gar nicht so schlecht geschmeckt. Ich kann gar nicht sagen, was genau drin war. Jedenfalls ist es ein Stamperl mit Schnaps. Und in dem Stamperl hängt ein labbriger Sardellenfisch raus. Und das haust du dir halt da rein. Also Fisch rein, Schnaps rein und weg damit. Und unten lassen. Also ich fand's lustig. Okay. Es steht nicht dabei, was es genau ist, deswegen. Also das ist halt so ein bisschen der Witz an der Sache. Auch. Ja. Dass du es dir bestellst. Ich glaube, das wird hauptsächlich an betrunkene junge Männer verkauft. Ja, mit Sicherheit. Die finden das ja auch super, ja. Ja. Du musst das hier Viech ja nicht essen, kannst du es ja auch. Aber wie findet ihr das, wie findet ihr das Bier, das es da gibt? Ich finde es gut. Also ich finde das, die Giesinger Erhellung finde ich echt ein leckeres Bier, ja. Das hatten wir doch letztes Mal, Kai, als wir genau, als wir auf dem Balkon bei mir auf dem Balkon waren. Genau. Ja, da hatten wir das letzte Mal getrunken, ja. Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen zu herb im Abgang. Habe ich glaube ich, damals auch schon erzählt. Ja, ich meine, dass du das gesagt hättest. Aber ich finde es gerade mal, ist mal was anderes. Ist nicht so das typische Helle. Ja. Richtig. Ja, also das Helle finde ich jetzt nicht so hervorragend. Aber was ich wirklich gut finde, war dieses, wie heißt es nochmal? Sternhagel. Ja. Das ist echt ein hervorragendes. Was ist denn das überhaupt? Ist das ein Pale Ale? Nö. Nee, das ist so ein Triple. Also das ist ja, hat ja ziemlich Umdrehungen. 7,5-8% hat das, glaube ich, und ist so belgisches Triple, also von der Brauereiart oder von der Brauart, ja. Ja, auf jeden Fall gucken wir einfach, dass wir schauen, wann es bei euch passt, ja. Ich bin relativ flexibel. Die Mädels sind auch dabei. Der Martin wollte eventuell auch mit. Also von daher, das sind in Summe, ich gucke gerade mal, es sind 17 Inseln. Also was bei euch in der oder was beim Fisch in der Nähe irgendwo ist, ist Birvana. Dann, was ist denn hier noch? Theresienstraße. Birvana war jetzt irgendwie in Berlin. Ja, da war ein Empfang von der amerikanischen Botschaft, ja. Und da hatten sie auch aus den USA, hatten sie die Stone Brewing Company eingeladen. Und die Stone Brewing Company, die macht ein ganz leckeres Bier. Das habe ich damals, als ich jetzt das letzte Mal in den USA war, gab es das im Hotel. Das Bier da, das ist extrem lecker, ja. Also hat mir richtig gut geschmeckt. Ja, ansonsten Brauerei im Eiswerk, sagt euch das was? Nö. Das muss da auch in Giesing irgendwo drüben sein, glaube ich, oder ein bisschen weiter im Norden oben. Ich merke schon, Giesing ist so ein bisschen der Bier-Hotspot. Ja. Tap House, klar. Dann, was haben wir denn noch? Getränke Walter. Da wollte. Jetzt mal eine blöde Frage an euch. Hä? Ja. Wenn man auf diese Alkohol- und Zigarettenseiten und überhaupt Vergnügungsseiten geht, da muss man doch immer anklicken, ob man schon 16 oder 18 Jahre alt ist. Was soll denn der Scheiß? Ja, ist das gesetzlich vorgeschrieben? Ja, ich glaube, es ist, ja. Es ist gesetzlich vorgeschrieben. Mann. Du musst auch bestätigen, wenn du Schnaps im Internet kaufst, dass du 18 bist. Volljährig bist. Genau. Und das musst du nur bejahen. Und dann kannst du es dir zuschicken lassen. Okay, gut. Postbote weiß nicht, was er dir bringt. Musst du da kein Postei-Ident-Verfahren machen, dass du irgendwie mit dem Ausweis und so? Nee. Ich dachte. Nee. Weil wenn du dich so für hier, sage mal, Netflix oder so irgendwelche Streaming-Dienste für Sachen über 18 freischalten willst, aha, ja, dann musst du dich da auch identifizieren irgendwie, ja? Nein, habe ich nicht. Doch? Habe ich nicht. Ja, weil es bei dir irgendwie über deinen iTunes-Account wahrscheinlich gemacht wurde, aber bei dem wie ach heißt so, denn das okay andere? Nee, aber vielleicht habe ich einfach bei mir bei Netflix keine über 18 Inhalte. Ja, also das ist ja, da gibt es ja jetzt keinen nichts pornografisches. Nee, oder aber halt so Horror-Kram. Also ab 18, da ist halt irgendwas. The Walking Dead. Ja, so Horror. Ja, zum Beispiel The Walking Dead ist, glaube ich, erst ab 18, ja. Okay. Weiß ich nicht, was das für eine FSK-Einstufung hat. Auf jeden Fall hat es diesen Netflix-Jugendschutz-Ding drin. Aber bei Netflix habe ich einfach nur meine E-Mail-Adresse angegeben, das war's, fertig. Damit war ich schon online. Du musst wahrscheinlich noch irgendwie Zahlungs-Dinge. Zahlst du mit Kreditkarte zum Beispiel? Bei Netflix oder mit PayPal? Nee, Lastschrift. Oder Bankeinzug, wie heißt das? Okay. Keine Ahnung. Ja, ja. Komisch. Also die haben jetzt nicht überprüft, ob ich 18 bin. Kai, die Brauerei im Eiswerk übrigens. Ja. Ist eine Mikrobrauerei von Paulaner. Ah, das ist ja nicht so spannend. Aber bei euch vielleicht oben, also bei Nettes. Schwabing, Max Vorstadt, da sind auch einige Bierinseln. Also wenn ihr mal auf das Programm geht, da ist einiges, ja. Also da ist das Bier Warner. Da ist Kaffee, Reed Café, Hohenzollernstraßen. The Weed. Kaffee Weed? Red Hot. Red Hot kenne ich, die haben schon immer, also die haben noch bevor der Trend angefangen hat, schon Neuhausen, gucken wir doch mal. Sehr Neuhausen. Viel verschiedene. Also da würde ich zum Beispiel gerne hin, weil wir freuen uns exklusiv in München die Biere der amerikanischen Kultbrauerei Stone Brewing präsentieren zu können. Wer macht das? Bier Warner. Nee, Red Hot. Ja, genau, aber das haben die schon immer gemacht. Also das war ja, aber Red Hot ist eine Bar, oder was? Das ist ja, Restaurant-Bar. Da kannst du auch was essen. Okay. Also auch hier bei Getränke Walter, hast du doch mal eingekauft, Joe, oder? Mhm. Okay. Der ist bei mir um die Ecke. Und der Pachmeier-Laden in der Theresienstraße ist auch da oben bei euch irgendwo, oder? Ja. Ja. Also von daher passt doch gut. Dann werden wir da mal oben ein paar Dinge abgrasen in der Zeit, würde ich vorschlagen, ja? Jawohl. Ja, kommen wir zurück zu Markus Söder. Zurück. Also, ich glaube, der Johannes hat das noch gar nicht mitgekriegt, aber auf jeden Fall ist gestern oder vorgestern, ich glaube vorgestern war das, ne? Also ja. Am Dienst. Was haben wir heute? Mittwoch? Am Freitag, glaube ich, ist das so durch die sozialen Netzwerke gegangen. Markus Söder hat auf Facebook gepostet ein Foto von sich, wie er in seinem Zimmer seiner Jugend steht. Markus Söder selber ist, würde ich sagen, auf dem Foto, wie alt wird der da sein? 20? Ich finde, der ist so alterslos. Der sieht da genauso aus. Der hätte jetzt da auch, wenn du gesagt hättest, der ist da 35, hätte ich gesagt, ja, ist auch okay. Ja. Und also auf jeden Fall behauptet er, das wäre sein Jugendzimmer, er steht da mit Krawatte und Anzug, Daumen hoch und zeigt mit der anderen Hand mit Zeigefinger auf ein Poster, das in seinem Zimmer hängt, von Franz Josef Strauß. Ich finde schon fast, er streichelt ihn neckisch am Kinn. Ja, schon so ein bisschen. Ja, man könnte also auch sagen, Markus Söder hat Franz Josef Strauß als Wix-Vorlage zu Hause. Könnte sein. Und er hat eine schreckliche Krawatte an. Naja, das waren halt die 90er, ja. Na gut. Ja, aber ganz ehrlich, was hat der sich denn gedacht, als er das veröffentlicht hat? Hat er gedacht, das finden die Leute jetzt super? Der oder? Ist halt ein Fanboy, Mann. Das ist ja schon okay, Fanboy. Aber das muss mich doch nicht so zum Horst machen. Ich glaube nicht, dass das in seiner Filter-Bubble, dass er damit als Horst da steht. Ist es einer, der seinen Social-Media-Kram selber macht? Oder? Glaube ich nicht. Aber der Söder, der ist sich für, also ganz ehrlich, der hat überhaupt keine Hemmungen. Aber deswegen glaube ich, also das hat ihm halt irgendjemand aus dem Team vorgeschlagen, hey, das macht dich total sympathisch. Also gerade in den sozialen Medien sein, kommt ja. Das gut an. Ja, ja. Dann hat er gesagt, ja, macht mal. Ja. Hat er sich wahrscheinlich. Vielleicht hat er mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit gebraucht. Ich glaube. Markus Söder ist ja ehrlich gesagt mein Liebling beim Nockerberg-Singspiel immer. Mhm. Also da wird der ja immer so als Oberproll dargestellt, der er dann wahrscheinlich auch tatsächlich ist. Und ich weiß nicht, vor 3 oder 4 Jahren. Da haben sie irgendwie so ein Lied gespielt, es ging Söder, Söder. Und das geht mir bis heute nicht aus dem Kopf, wie irgendwie der Seehofer da den Söder besungen hat beim Nockerbergsingspiel. Der Jens. Söder, Söder. Söder, Söder. Söder. Okay. Aber der hat da schwer Freude dran. Dass er ja. Den Franz Josef Strauß. Ja, vor allem, du musst ja überlegen, wie lange war denn da der Strauß auch schon tot, ja? Wann ist der denn gestorben? Ende der 80er, oder? Ich war. Fragst mich was. Hat er den überhaupt noch irgendwie parteipolitisch mitbekommen? Also, dass er da schon aktiv war, der Söder? Das ist die Frage, wann der Typ angefangen hat. So, Franz. Strauß ist 88 gestorben. Geborben, so. Und wann ist der Söder gestorben? Der Söder ist Jahrgang 67, das heißt, der war 19 als 21, Entschuldigung, als der gestorben ist. Das heißt, der hat den schon noch. Ja, aber bewusst ja, mitbekommen als. Ja, ja, aber ist die Frage, wann der aktiv wurde. In der Politik, ja. Ja, das ist ja egal. Denn, du kannst ja auch eine Wichsvorlage haben von Leuten, Organisation der wo du selber noch nicht in dem Metier bist. Heißt die eigentlich auch Junge Union? HJ. So bitte. Offiziell. Nee, die heißt JU, Junge Union, ja. Okay, also genauso wie, wie die Söder-Jugend. Die Söder-Jugend. So, dann hätten wir das Thema Hitler auch abgehakt für diesen Podcast. Ja, auch immer wichtig, dass das mal wieder erwähnt wird. Ja. Die Söder-Jugend, finde ich gut. Ja, ist ja schon, also du sprichst es ja an, dass irgendwie, dass er ein Proll ist. Ich finde, dass ja alle bayerischen Berufspolitiker so ein bisschen prollig sind. Die haben immer das Problem, die sprechen nicht so ganz feines Deutsch. Man hat immer so das Gefühl, die haben in ihrem Leben nicht noch so ganz nie was Richtiges Deutsch. Gemacht. Also man hat immer das Gefühl, das sind irgendwie Bauern. Kartoffeln, ja. Es sind halt. Bauern. Und die machen dann irgendwie Weltpolitik so ein bisschen oder versuchen es zumindest. Und das finde ich immer so ein bisschen. Ja, toll. Werden aber dann immer vom Bundesverfassungsgericht. Ja. Oh Mann. Ja, das stimmt schon, ja. Ich hab am Montag habe ich zwei prominente Grünen-Politiker in München gesehen, zufällig, unabhängig voneinander. Und mit Eiern beworben. Mittags den, wie heißt der Grünen-Chef? Toni Hofreiter, der ja auch dieses Problem hat, dass der einfach aussieht wie so ein Bavarian Ragger-Mann. Ja? Der hat einfach so einen tief bayerischen Akzent drauf. Ja. Schulterlange Haare, einen ungepflegten Bart. Mhm. Ich finde, den kannst du nicht in die Kamera halten. Nee, nicht also, unbedingt. Kann man schon, ja, aber ich finde, man läuft dann immer er läuft Gefahr, nicht aufgrund der Inhalte, die er von sich gibt, wahrgenommen zu werden, sondern aufgrund seines Auftretens und seiner Persönlichkeit. Aber es hat wenigstens wieder so grünen Basis-Style der frühen Zeit. Das ist richtig, und, ja. Und weil ich meine, das, was für die Fundis ist das gut. Ja, eben, weil ansonsten, was ja in den letzten 10 Jahren gelaufen ist, ja schon sehr, sehr mittig. Und das ist mal, zumindest optisch, ist das mal wieder so ein bisschen Strümpfe häkeln während den stimmt, Parteitagen und mit Jutesäcken irgendwie angezogen rumlaufen. Ja, das ist richtig. Finde ich eigentlich auch nicht so schlecht. Ich finde, das hat auch immer die Claudia Roth irgendwie so ein bisschen ausgezeichnet. Ja? Die kam nicht ganz so bodenständig daher, aber wenigstens war die so ein bisschen verquer. Ja. Und dann habe ich noch genau das Gegenteil gesehen, nämlich Jürgen Trittin. Als ich dann abends auf dem Weg nach Hause gefahren bin, ist der über die Leopoldstraße gelaufen. In welchem Ghetto treiben die sich alle irgendwie gleichzeitig? Na, den ich denke, dass irgendwie am Montag irgendwas von den bayerischen Grünen war. Ja. Dadurch, dass der Hofreiter irgendwie hier aus München, beziehungsweise ich glaube, der kommt aus Taufkirchen oder so. Nein, keine Ahnung, wo der eigentlich herkommt. Ich glaube, der kommt aus Taufkirchen. Der Jürgen hatte sowas mal. Jürgen Radke hatte sowas mal. Gesagt. Genau, wahrscheinlich hat der irgendwie, keine Ahnung, Klausurtagung. Sommerfest der Bayerischen Grünen. Sommerfest der Bayerischen Grünen, ja. Ja. Aber jetzt muss ich schon nochmal fragen, welche Poster hattet ihr denn an den Wänden eurer Zimmer? Ich muss überlegen, ob ich überhaupt wirklich Poster hatte oder überhaupt viel, weil das Problem war, ich hatte in meinem Leben, das möchte ich mal hier proklamieren, mir nie explizit eine Bravo oder sowas gekauft. Habe ich nie. Okay. Der Matze gar nicht, ob hatte eine normale so ein Bravo gekauft von seiner Oma. Und da habe ich die schon öfter mal gelesen, weil die bei ihm rumlag. Aber ich selber habe nie eine gekauft und somit kam ich natürlich auch nie in den Besitz eines Posters. Mhm. Ich glaube aber, dass, wo gab es das früher im Karstadt oder so, gab es doch immer so eine Posterabteilung, wo du dafür teuer Geld so hübsche Poster kaufen konntest. Ich glaube, da habe ich mir mal sowas gekauft. Was war's? Wu-Tang Clan. Nee, da war ich Wu-Tang Clan, da war ich ja schon ein bisschen älter. Also das wäre dann eher so die frühere Metal-Phase gewesen. Oder Hard Rock. Was war denn dieses, was war denn dieses Kram. Nee, was war denn dieses Crossover-Hip-Hop-Album, wo alle so drauf abgegangen sind? Body Count, genau. Ja, aber Body Count. Die waren nicht auf solchen Postern drauf. Doch. Auf solchen? Doch, ich kann mich noch an so ein Body Count-Poster erinnern. Ja. Joe und Body Count. Cop Killer hieß das Album, gell? Ja, und das habe ich schon auch gehört. Ice-T, ja? Ja, genau. Bodycount, ja. Das Album hieß auch Bodycount. Nee, ist ja auch egal. Ich habe bestimmt irgendein Slash-Poster gehabt. Slash-Poster, okay. So ein Schrott. Guns N' Roses? Ja, den fand ich schon stark, diesen Slash. Der hat übrigens heute irgendwie, war ganz viel in den Medien. Hat Geburtstag, oder hat der 50. gehabt. Ja. Mhm. Hat der letztens wieder ein krasses Album rausgehauen, der Typ. Ist schon. Hast du gehört? Ich hab's gar nicht reingehört. Was ist gut? Starker Musiker. Schon verrückt. Was macht er für Musik? So Gitarren-Ding weiterhin oder wie? Hat er eine Band oder? Ja. Nee, ja, der nimmt sich halt diverse Musiker. Befreundete Künstler, die dann halt da mit auf dem Album mitmachen, die dann singen oder so, ja. Also. Habe ich lange nicht mehr reingehört. Aber du fandest es ganz gut, oder? Also, das letzte finde ich schon gut. Also, es muss man halt mögen. Es ist jetzt nicht, das ist schon ein bisschen härter als Hard Rock, so wie die früheren Guns N' Roses-Zeiten. Finde ich aber gut. Gefällt mir schon. Okay. So ein bisschen mehr Velvet Revolver-mäßig und so. Machen also, ja die Ex-Guns N' Roses-Leute und so. Hm. Genau. Kai, was hattest du? An Postern an der Wand? Ja. Oh, ganz viele, ja. Aber meistens von der gleichen Person. Ich hatte Michael Jordan die Wände ziemlich zugepflastert. Ja. Also ich war seit Ende der 80er, Anfang der 90er ein riesen Chicago Bulls-Fan und auch ein riesen Michael Jordan-Fan bin ich heute noch. Also Chicago Bulls-Fan, Michael Jordan macht ja nichts mehr. Und den hatte ich ziemlich lange an der Post an der Wand. Ja. Das war für dich dann die Katastrophe, als er dann Baseball gespielt hat, wahrscheinlich. Als er das erste Mal retired ist, da ist echt für mich eine Welt zusammengebrochen. Mit 13, ja. Ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Jetzt willst du mir doch nicht antun, ja? Hey Michael, komm, wir müssen zum schon. Freunde. Das kannst du nicht machen. Ja, so ungefähr, ja. Das ging gar nicht. Ja. Und dann hatte ich noch, das werde ich auch nie vergessen, hat mir mal eine Freundin geschenkt zum 14. Geburtstag oder sowas, ein Pamela Anderson Poster, geil. Ja. Richtig geil. Hast du es aufgehängt oder hast dich geschämt? Also hab ich aufgehängt. So nee, hab ich aufgehängt. War da Pamela Anderson oder nicht? Nee, die Pamela war ja auch mal Anderson in so einem gelben Bikini. Ich muss mal gucken, ob ich das Poster noch finde. Ob es das noch im Internet gibt, ja. Ja gut, das hing auch ziemlich lange, ja. Die war damals schon eine Ikone in der Zeit. Ja, da war die auch echt noch heiß. Ja. Nicht so verbastelt. Es muss Anfang der 90er gewesen sein. Jens googelt mal eben. Da sah es noch nicht so, ich bin auch am googeln, da war es noch nicht so. Aber da sieht sie mal extrem jung aus. Nee, warte, das war sie gerade nicht. Ich glaube aber nicht, dass das beim Playboy war, das war ein normales Pressefoto. Ja, das war ein normales Poster. Aber, boah. Ich gucke jetzt mal gerade, aber irgendwie. Ja, du kannst halt einfach dieses. Das ist zum Kotzen, ja. Was macht es denn für einen Sinn, eine Playboy-Online-Seite zu haben und dann sind da keine Playboy-Bilder drin? Keine Wichser. Ja, aber es war nicht Playboy. Es war nicht Playboy. Das Bild kenne ich noch. Und das kann ich mich erinnern. Ich glaube nämlich, diesen Playboy, den hat damals einer gekauft, der ein bisschen älter aussah als der Rest. Weil man das war 1990. Bist du. Ja. Nein, es gibt noch irgendwas. So, dann war das späteres. Okay. Ich kann mich noch an die Playboy, an den Playboy-Strip von Pamela Anderson am Strand erinnern, wo die schon ihre Möpse hat machen lassen. Ich nicht. Also auf dem Poster hat sie auch schon ihre Möpse gemacht gehabt, aber sollte vielleicht nicht mal einer Hayward suchen. Wieso denn? Ja, weil ich da nicht zu Pamela Anderson komme. Aber ist auch schön. Ja, und Jens, du, was hast du für an der Wand? Es ist lustig, dass ihr gerade über Pamela Anderson redet. Die hatte ich nämlich nicht an der Wand, sondern die hatte unterm ich... Unterm Bett? Nee. Überm Bett? Nein. Unterm Kopfkissen? Nein, im Ordner, im Schulordner. Und zwar genau mit diesem ganz, also ich weiß gar nicht, das würde ich heute nicht mehr machen, aber nicht, weil ich mich schämen würde, sondern weil ich es nicht ästhetisch finde. Es gibt so ein, ich finde es jetzt leider nicht auf Anhieb, es gibt so ein, ja, wie gesagt, so ein Strandset von Pamela Anderson. Da hat die sich gerade frisch, glaube ich, die Möpse machen lassen. Und da sind die total, stehen gerade außen rund wie... Wie Fußbälle. Wie Handbälle, ja. Aber das war doch in den 90ern, war das so voll das Ding. Da hatten doch alle diese... Das Bild hatte ich auf der Innenseite meines Ordners, glaube ich. Ja, nicht schlecht. Ja, war Pamela Anderson war schon so das Sexsymbol unserer Teenie-Jahre, oder? Gab es da nicht so Ärger in der Schule, wenn du das so represented hast? Ja, war so oben ohne oder was, Fischi? Ja, ja, ja. Hey, hast dich ja ganz schön was getraut. Ja, das war halt genau diese Phase, wo ich wirklich im Grunde genommen nur drauf gewartet habe. War schon quer jemand. Damals. Ja, ich war schon richtig. Ja. Ich hatte schon eigentlich Bock auf nichts. Querulant, ja. Ja. Ich hab's gefunden. Schmeiß mal rüber mal über durch. Skype. Geil, geil, geil. Das ist jetzt natürlich hart für die Kolleginnen und Kollegen vor den neuartigen Empfangsgeräten. Ja, wir teilen den Link. Wir können ja dann eben den Link. Ich hatte tatsächlich noch so eine Wix-Vorlage an der Wand hängen. Genau, da habe ich noch ein Bikini-Foto von Cindy Crawford. Mhm. Das hatte ich in meinem Zimmer hängen. Und wenn wir zur Musik kommen, das war mein erstes Poster, was ich überhaupt an der Wand hatte, war Michael Jackson in diesem Bad Outfit, also dieses lange, lockige, schwarze Haare, schon weiß geblichen Leder-Outfit-Style. Kai, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich bin nur etwas gerade. Er ist gerade beschäftigt mit Pamela. Mit der Pamela. Ja, man kann ja in Erinnerungen schwelgen. Ja, ich bin total glücklich, dass ich das jetzt gefunden habe. Ja. Ja. Nee, bei eBay, anscheinend wurde das versteigert, das Poster, ja? Ja, nicht schlecht. Aber da siehst du doch echt noch einigermaßen natürlich drauf. Ja, aber das war doch oft so irgendwie bei diesen, ich meine, Britney Spears sah am Anfang auch nicht so scheiße aus und dann irgendwann mal wurde es echt wild. Ja, ist wohl so. Ja, und du hast dann den Michael an der Wand gehabt. Für die. Bestimmt Michael an der Wand. Und Markus Söder. Du Jackson, ich der Jordan, ja. Die Frage. Ja. Mein Bruder, weiß ich noch, der hat sich zu der Zeit, als ich dann angefangen habe, mir irgendwie Poster an die Wand zu hängen, hat der hin und wieder sich Bravo Sports gekauft und der hatte dann Kalle Riedler an der Wand hängen, weil der ja schon immer Dortmund-Fan war. Ach, Karl, ich dachte, ich habe jetzt gerade Kalle Rummenigge irgendwie im Kopf gedacht. Nee, Kalle Riedler. Bayern-Präsident, war der damals ja schon lang aus dem aktiven Sport raus. Ja. Ja. Aber das waren die Zeit noch, wo Fußballspieler hässlich waren. Also die hatten immer komische Frisuren. Ja, und Rotzbremse. Die Raupe und solche Sachen. Ey, da gibt es ja auch so einen geilen Artikel im Internet, wo sie so die schlimmsten Fußballer-Fotos haben, ja? Ja. Also, boah, da sind ja Typen dabei. Da denkst du dir echt, oh Gott, die schlimmsten Fußballer-Frisuren, ja? Ja, aber kann man auch verstehen, die haben damals in der damaligen Zeit halb so viel verdient wie heute. Die konnten sich keine anständigen Frisuren leisten. Das ging einfach nicht. Ach Quatsch, das war doch da hip, ja. Ach so. Das wusste ich natürlich auch nicht. Ja, wobei, bei Bayern 04 oder so, kann ich das schon verstehen. Und bei den ganzen Pott-Leuten. Die mussten natürlich so aussehen wie ihre Fans. Ja. Es gibt doch dieses eine legendäre Foto von diesem einen Typen, der sieht so fies aus, wenn er so einen richtigen Fokuhila hat. Bevor wir gerade bei komischen Fotos sind. Kennt ihr dieses fiese Cover von Heino? Hä? Auf einem seiner ersten Alben. Wo er noch keine Brille auf hat. Wo er hinten Brille. Haben wir eine durchsichtige. Ist Edelweiß? Nee. Nicht, okay. Wo er so eine durchsichtige. Ich glaub, ich doch, glaub, genau. Ich glaube, wir haben noch so ein Heino-Ding irgendwo. Da hat er auf jeden Fall eine durchsichtige, also eine Sonnenbrille, wo. Nee, ich glaube, das ist eben keine Sonnenbrille. Also wirklich eine Brille, wo man eben sein Schielen sehen kann. Ah ja, der hat ja so hervor, also nicht nur Schielen, sondern seine Augen stehen ja so ein bisschen vor. Das sieht man da so nicht. Klubsch, der hat so Klubschaugen. Nee, das sieht man da nicht drauf, ja. Aber auf jeden Fall gucken die einfach in zwei komplett unterschiedliche Richtungen. Mhm. Und das haben die da irgendwie auf so Plattencover gebracht. Das waren noch Zeiten. Ist echt. Also ich habe das jetzt für die Zettelwirtschaft, hat der Wastel das irgendwie erwähnt. Ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich das gesehen habe. Vor Schock. Ja, sieht schon fies aus. Ich ziehe mir auf YouTube gerne mal auch so alte Videos, also Musikvideos und Live-Konzerte rein von so den damaligen Größen. Ja. Und da muss man schon mal sagen, also in den 60er, 70er hatte man noch als Musiker Chancen, wenn man total hässlich war. Das ist heutzutage unmöglich. Weil die waren alle durchgehend eigentlich schief. Ja, heutzutage hat ja jeder irgendwie gemachte Zähne, sind weiß, anständige Frisuren, einen gestählten Körper. Und damals sahen alle noch total beknackt aus. Ja, oder authentisch, gestört. Ja. Oder authentisch, hat ja. Einfach niemanden gestört. Wo ist denn das jetzt hin, verdammt? Nicht so Kunstgestalten, Joe, ja? Ja, ja, klar. Ja, heutzutage ist es halt alles. Ist ja auch sehr austauschbar dann dadurch. Ja, ja, ja, klar. Aber du hast halt heute auch, glaube ich, also es gibt gar nichts anderes mehr. Also entweder so oder gar nicht. Ach, es gibt noch so ein paar Singer-Songwriter-Typen und so gibt es ja schon noch, ja. Also, ja, muss jetzt gerade instinktiv muss da an Olli Schulz denken, ja, Fischi. Ja. Das ist ja auch so, weil das ist ja auch so eigentlich so ein hässlicher Vogel in Anführungszeichen. Okay, ja, gut, aber das ist ja eher Comedy wieder oder sowas. Naja, der war jetzt auch auf Tour, der hat seine Platte war auf Platz 1 in den iTunes-Charts, ja. Also, aber der macht doch rein Comedy-Kram, oder? Nee, der ist schon lange so Singer-Songwriter. Ja. Tralala-Musik. Also ich hab's jetzt mal reingehört, ich find's gar nicht so schlecht. Ich glaube, ja. Wenn man mal fernab von diesem klassischen Teenie-Pop guckt, findet man da alle Diversitäten. Ja. Mhm. Aber klar, natürlich alles irgendwie so hier das gestreamlined halt Disney Channel Sternchen. Mei, was heißt schon hoch erfolgreich? Ja, das hat sich halt, also ich meine, wenn wir jetzt auf so Bands wie Guns N' Roses, Michael Jackson, Britney Spears, Madonna und so zurückblicken, dann ist es doch das Gleiche, wie wenn ein heute 9-Jähriger auf Miley Cyrus, Katy Perry, helft mir, ich hab, weiß sonst niemanden mehr, ja, Lady Gaga und was weiß ich zurückblickt, ja. Aber, ja, wobei, aber trotzdem die Frage, gibt wobei es die Frage ja. Frage ist, doch, ob dann in 10, 15 Jahren, ob dann noch. Lady Gaga noch gehört wird, ja. Ich sag mal, Guns N' Roses hören ja heute immer noch Leute, ja. Und wird auch immer noch im Radio gespielt, ja. Ja, aber das ist doch fernab von Jugend. Also ich kenn nicht einen 10-Jährigen, der Guns N' Roses noch hört. Und mittlerweile kenne ich wieder ein paar 10-Jährige. Also ich kenne tatsächlich. Ja, vielleicht nicht 10-Jährige. Kinder im Alter jetzt. Zwischen 10 und 15, die Metallica gut finden. Ja. Ja. Aber Guns N' Roses, also kennen sie nicht. Da müssen die schon mehrfach darauf hingewiesen werden, dass es die mal gab und gute Musik gemacht haben und. So. Oft erkennen das Kinder halt über. Oder Madonna, Eltern. Ja, Madonna. Mhm. Pff, ich glaube, Madonna. Und also ganz ehrlich, Madonna schwierig. Ist ja ist echt halt auch nur noch peinlich, mehr, ja. Was? Ich finde Madonna nur noch peinlich. Ja, heute. Ja, klar, früher super, ja. Aber das ist immer für mich so schade zu sehen. Also, die kann ja weiterhin Musik machen, im Gegenteil. Ich finde ja, soll sie auch. Aber das soll nur die Klappe dabei halten. Nee, was? Nein, die macht so jetzt so ein Möchtegern David Guetta, bla bla bla, Kopiersound und läuft immer noch rum mit fast 60 wie, als wäre sie 19. Also, das ist einfach, ich finde es einfach ein bisschen peinlich, ja. Ich habe heute zum ersten Mal das neue KIZ-Album gehört. Ja. Kennt ihr das? Das ist das erste, das ich noch nicht gehört habe. Das ist ja so ich geil. Ich habe auch nicht gehört. Ich kenne nur die alten. Ich bin ja von vorne ein bisschen total abgegangen heute in der Arbeit. Super, super gut. Nutzt der Apple Music jetzt, Fischi? Nee, heute habe ich YouTube. Ich fand ja die frühen Werke immer sehr gut, weil die waren einfach nur total bescheuert. Jetzt wird's, also es wurde über die letzten Jahre total politisch immer geworden. Politischer, ja, aber das hat mich dann irgendwie, ja, aber okay, aber das finde ich, nee. Ja, ja. Ja, das ja, machen die, ganz ehrlich, das sind eine der wenigen, die politischen Rap machen, ohne dass er peinlich ist oder dass er irgendwie nervt. Weil oft ist es halt so irgendwie, ich versuche dir die Welt zu erklären. Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, und ich bin irgendwie erhobene grüne Zeigefinger. Genau. Ich bin der Gutmensch und weiß Bescheid und ihr seid Idioten, die machen das nicht so. Deswegen machen sie es nicht schlecht. Aber ich mochte irgendwie diesen Schwachmaten-Style von früher, womit sie halt bekannt wurden, fand ich lustiger, unterhaltsamer. Das hat irgendwie mir besser gepasst, weil diese politische Sache brauche ich irgendwie nicht, weil da gibt es schon andere, die das schon immer gemacht haben oder so. Okay. Und warum hat es dir jetzt so gut gefallen, Jens? Ja, weil es halt so eine extrem geile Mischung ist aus einer politischen Aussage, die meiner Position sehr nah ist. Also ich höre die und nick im Grunde genommen die ganze Zeit so, wo habt ihr das geil ausgedrückt? Ja, genau so muss es. Und guck mal die kranken asozialen Politiker an, ja. Okay. Und gleichzeitig verpacken die das halt in so einem, ja, fast schon so ein Assi-Rap. Hm. Ja. Also so Pimmel-Rap. Ja, so Hurensohn. Da kommen sie ja her. Ja, so. Genau. Das machen sie natürlich auch weiter. Wo wir gerade von Pimmel-Rap sprechen, habt ihr diese Story von 50 Cent jetzt mitbekommen? Ja, dass der Privatinsolvenz angemeldet hat. Ja, und weil irgendjemand sich, Geld von ihm wollte, ne? Seine Ex-Frau. Ja, wegen er hat irgendwie ein Sextape veröffentlicht und ist da auf 5 Millionen Schadensersatz verklagt worden oder irgendwie sowas. Und dann heute war, oder gestern war irgendwie von wir können mal Aussage eine leisten. Stammtisch-Gossip-Folge machen. sind wir gerade mittendrin. Hervorragend. Ja. Aber ganz ehrlich, der 50 Pfennig, ja, das ist doch so ein Prolet, das gibt's doch gar nicht, ja. Und das ist, ich finde es so lustig, dass er jetzt da vor Gericht jetzt zugegeben hat, dass er, immer wenn er seinen Pling-Pling-Lifestyle da irgendwie bei Instagram und so gepostet hat, dass das eigentlich gar nicht sein Zeug war, dass er sich das nur ausgeliehen hat und muss es dann wieder zurückgeben, ja. Ja, aber das glaubst du ja nicht, oder? Also der, ja, das sagt er aber. Ja, das sagt er halt, damit er irgendwas nicht zahlen muss. Aber wenn man so mal ein bisschen überlegt. Ey, ganz ehrlich, das wird der Typ, wird es doch niemals zugeben. Was ist denn jetzt los? Nee, aber der hat auch eins, also sein erstes Album war eins der erfolgreichsten Alben Candy überhaupt. Shop, Alter. Also ja, er behauptet ja, er würde ihm nur 10 Cent pro verkauften Album bekommen. Ja, selbst ach Quatsch, wenn, 50 Cent. Selbst wenn, ja, aber was sich irgendwie 100 Millionen Mal verkauft hat, dann sind 10 Cent davon auch okay. Ja, er sagt 38 Millionen ja, und sind sie mal verkauft worden, 10 sind 3,8 Millionen. Ja gut, aber wenn du aber dir alle auch, 3 Tage einen neuen Ferrari kaufen und er hat willst auch diverse Firmenbeteiligungen gehabt und dieses... Ja, der war doch an dem Vitamin Water. Zum Beispiel, ja. Das Lustige ist ja, dass dieses Forbes Magazine hatte ihn jetzt vor 3 Wochen noch auf 155 Millionen Euro taxiert. Ja, eben. Oder Dollar, ja. Ja, eben. Ja gut, ey, keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich das sehr, sehr lustig, dass er da jetzt praktisch zu Kreuze kriechen muss, ob es jetzt mal stimmt oder nicht. Auf jeden Fall, dass er diesen Pling-Pling-Lifestyle, dass er das gar nicht wirklich machen kann. Gut, also dass das immer viel, viel übertrieben ist im amerikanischen Hip-Hop, das weiß man ja. Aber ja, es gibt halt ein paar, die haben wirklich viel Kneten und ich glaube, er gehört schon auch mit dazu. Und der erzählt das halt jetzt, damit er halt nicht 5 Millionen bezahlen muss. Aber die müssen doch irgendwas, das Finanzamt hat doch da Dokumente drüber. Ja, aber die können sei es wie es sei. Ja. Bescheißen. Also, aber da wird schon immer viel, übertrieben. Aber, hast du ein neues Bier aufgemacht? Wir haben ein neues Bier aufgemacht, ja. Das erste haben wir noch gar nicht erzählt. Vielleicht sollten wir der Chronistenpflicht halber erzählen, ja, dass unser erstes Bier ein Biermischgetränk war, nämlich ein Gösser Naturradler. Das hat aber bei dem Radlertest sehr schlecht abgeschnitten. Richtig, ja, genau. Heute auf süddeutsche.de ist ein Radlertest. Echt? Aber dann haben die keine Ahnung. Ich finde das Gösser Radler nämlich sehr gut. Ja, es ist aber mehr Limo als Radler. Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht liegt es halt auch daran, ich habe das halt früher immer nach dem Snowboarden gesoffen, aus dem Blech. Mhm. Es hat nur 2 von 10 Punkten. Wir haben uns halt immer eine ganze Palette gekauft und das haben wir halt gesoffen. Ich fand das immer gut. Also man muss sagen, dieser Radler-Test auf süddeutsche.de, der wurde von einer Biersommeliere durchgeführt. Und klar, wenn man ein gutes Bier trinken will. Also blind verkostet wurde, ja. Blind verkostet hat sie. Ja, aber die schaut halt nach Bier. Hm. Ja, also, nö, die schaut. Naja, aber ihre Argumente bei den guten Radlern war immer, oh, das ist hier, also wenn man gerne Bier trinkt, muss man dieses Radler trinken. Aber das macht aber per se für mich nicht erstmal ein gutes Radler aus, sondern halt dieses, für mich muss ein Radler erfrischend sein und das ist das Gösser definitiv. Mhm. Und also ich finde das Gösser auch ein gutes Radler, gibt's nichts. Aber ihr Testsieger ist Klossner Breu Neumarkt Bio Goldheller. Hier haben wir wieder ein recht goldiges, etwas dunkles, aber klares Radler. Ich meine, ich finde es ja ganz okay, dass halt so vermeintliche Experten auch mal was zu tun haben und ein bisschen was erzählen können. Aber ich finde es halt gerade, also ich finde es halt bei solchen Sachen, finde ich es halt schwierig, weil Geschmäcker sind halt unheimlich unterschiedlich. Und du kannst halt nicht sagen, das ist gut und das ist nicht gut, weil dem einen schmeckt es und dem anderen nicht. Ich meine, du magst ja zum Beispiel viele Pale Ales nicht, weil die halt dir einfach zu krass schmecken. Mhm. Und da würde aber vielleicht ein Biersommelier sagen, das ist hochkarätig oder sonst irgendwas. Ja, ja. Schmeckt dir halt nicht. Ja. Also fertig. Ja, was ich ja eigentlich interessanter bin, finde, dass halt das Gösser, das ist ja kein deutsches, sondern ein österreichisches Produkt und dass das so populär ist, ja. Mhm. Weil sonst die österreichischen Biere, die kannst du ja alle in die Haare schmieren, ja. Wieso, du hattest doch mal das bierige Bier. Das ist gut. Ja, das Puntigame. Das bierige Bier. Ottergringe. Das gibt es auch, das bierige Radler, ja. Wie heißt das eigentlich? Also wie ist der Spitzname vom Ottergringer? 16er Blech. 16er Blech, genau. Wenn es aus dem 16. Bezirk kommt. Wenn es in der Dose getrunken wird. Ne? Mhm. Das kann man schon gut trinken. Mhm. Okay. Ja, also alles immer noch besser als das Schweizer Bier. Das ist das allerletzte. Ja. Ich glaube, da habe ich noch nie eins getrunken. Ah, bestimmt. So kostet nämlich 15 Euro. Ja, also ich war erst einmal in der Schweiz. Ich war schon ein paar Mal, aber... Und das auch nur in Basel. Mhm. Weil wir da von Freiburg aus wegen gefahren sind. Aber das ist schon schön teuer auch. Ja. Ja. Mhm. Wollen wir uns mal einem ernsten Thema widmen eigentlich? Also außer Wichsvorlagen und... Bier. Oder wenn es sein muss. Ja. Sein muss. Oder wir schwafeln so vor uns hin. Wir können auch vor uns hin schwafeln. Nee, aber jetzt hast du irgendwas angefangen. Jetzt habe ich es natürlich jetzt gebrochen, gell? Du hast den Flow zerrissen. Gut. Dann erzähle ich euch mal was Lustiges. Mich in den letzten 6 Wochen beschäftigt hat. Mhm. Ich habe natürlich während meiner Elternzeit war ich nicht ganz weg. Hast du Zeit gehabt? Ein wenig. Mhm. Ein wenig. Ich hab viele Sachen schon gemacht, also vor allen Dingen viele Serien geschaut, da können wir vielleicht am Schluss nochmal drüber reden. Und ich habe insbesondere die Social-Network-Szene intensiv nach dem Thema Griechenland durchsucht, weil natürlich genau in meiner Elternzeit hier dieser Höhepunkt der Griechenland-Krise war. Wie ist es jetzt vorbei? Nein, also lustigerweise ist es nicht vorbei, obwohl eigentlich... Es ist eine Verschnaufpause, sagen wir es mal so, zumindest in den Medien. Es ist halt ein Never-Ending-Story und das ist echt, verstehe ich nicht. Ja, also wie man diesem... das immer und immer und immer wieder einfach nach hinten verschiebt... Verstehe ich nicht, dass geht die ja einfach seit einem Jahr nicht voran, in keine Richtung. Das geht seit 3 Jahren nicht voran. Hm. Ich weiß nicht, soll ich nochmal kurz so einen kurzen Abriss machen, auf was die sich jetzt geeinigt haben? Mhm. Ja, mach doch mal ein Wrap-up. Genau, also es war ja irgendwie klar, dass mit dieser Zahlung die Griechenland an die EZB am 20. Juli, was vorgestern war oder gestern? Gestern war es. Mhm. An die EZB zahlen muss, dass das sozusagen die harte Deadline ist für ein für einen Bankrott des Staates. Also wenn die diese Milliarden nicht hätten zurückzahlen können, dann wären sie offiziell pleite gewesen. Aber was hätte das denn volkswirtschaftlich verursacht, Jens, das als alter Ökonom? Dann was wäre denn dann passiert? Ja, das ist ehrlich gesagt so ein bisschen ein Ding, wo sich so ein bisschen drüber gestritten wird. Ja? Also was passiert eigentlich, wenn ein Land pleite geht? Faktisch heißt es ja, dass der Staat kein Geld mehr bekommt von internationalen Geldgebern. Ja, beziehungsweise die erstmal kein Geld von ihm bekommen, ja. Ja, gut, okay, klar. Also, das ist ja klar, was das heißt, ja. Mein Gott, die EZB hat dann halt im Grunde genommen Forderungen gegen Griechenland oder die Geldgeber hätten halt dann Forderungen gegen Griechenland gehabt, die sie nicht wiederbekommen hätten und dann hätten sie es halt abschreiben müssen. Das hätte dann auf die Geldgeber die Auswirkung gehabt, dass deren Bilanzen und deren Budgets, je nachdem, was da sozusagen für eine Institution ist, wird dann in Bilanzen oder in Budgets geredet, eben einen fetten Minusbetrag ausweisen. Also die EZB beispielsweise hätte dann halt einen Milliardenbetrag miese vermeldet in diesem Jahr und dann hätten halt die nationalen Regierungen dann irgendwie nachschießen müssen, damit die EZB halt von diesen Verlusten, dass diese Verluste halt tragen kann. Ja. Die Frage ist eigentlich, was Griechenland passiert wäre, ja, wenn die pleite gegangen wären. Und das ist tatsächlich so eine Storyline, die schwer zu überblicken ist, weil dadurch, dass die Griechen offiziell im Euroraum sind und ja der Euroraum kein Ausschlussverfahren kennt, folgt nicht automatisch, dass wenn ein Land pleite ist, dass es aus dem Euro rausgeschmissen wird. Also was passiert eigentlich in einem Land, wenn es pleite ist? Das heißt erstmal, dass die Regierung die Ausgaben nicht mehr leisten kann. Also beispielsweise können Beamte kein Gehalt mehr bekommen, können Firmen, die irgendwie angestellt sind, um staatliche Infrastruktur zu warten, um ja hoheitliche Aufgaben zu machen, werden halt nicht mehr bezahlt. Das heißt, die Leute haben einfach faktisch erstmal kein Einkommen mehr. Ja, aber eigentlich alles dann, oder? Renten, Krankenhäuser, der ganze Rotz. Richtig, genau. Also alles, was an staatlichen Ausgaben gibt, kann halt dann nicht mehr bezahlt werden. Mhm. Was passiert dann im Normalfall? Dann sagen halt Staaten, die eine eigene Währung haben, sagen halt, naja, egal, dann drucken wir halt das Geld, ja, oder wir beschließen einfach Gesetze, die behaupten, so, jetzt ist neues Geld angesagt, und wenn man das einigermaßen glaubhaft macht, kann dann sozusagen, ja, kann sozusagen wieder ein neuer Geldkreislauf in Gang getreten werden. Ja, und dann meistens aber dauert es ein paar Jahre. Aber führt der nicht automatisch zur Inflation? Oder im Fall, wenn du Geld druckst, führt es zur Inflation, ja, weil sich einfach die Geldmenge erhöht. Das heißt, eine Einheit des Geldes ist plötzlich weniger wert als vorher. Mhm. Und wenn du das halt ganz extrem machst, passiert halt sowas wie im Deutschen Reich oder in der Weimarer Republik, muss man eher sagen, dass du das Geld, was du am Montag bekommen hast, mittags nichts mehr wert ist. Genau, am nächsten Tag dir nicht mal ein Stück Brot kaufen kannst. Kaufen konntest, genau. In dem Fall, wenn du so eine Währungsreform durchführst, wie es ja auch in Deutschland passiert ist, vor und nach dem Krieg, ist es halt einfach so, dass einfach Gesetze beschlossen werden und diese Gesetze haben dann meistens irgendwie zum Inhalt, dass man sich halt verpflichtet, gewisse Regeln einzuhalten. Also Strukturreformen durchzuführen oder das Geld, was man ausgibt, an einen zugrunde liegenden Wert zu koppeln. Also beispielsweise zu sagen, gegen Vorlage dieses Geldscheines erhalten Sie von unserer nationalen Zentralbank so und so viel Gramm Gold beispielsweise. Ja, so war es ja lange bei internationalen Währungen. Und wenn es einigermaßen glaubwürdig ist, dann ist es halt meistens so, dass die Bevölkerung das auch als Zahlungsmittel wieder akzeptiert und dann ist sozusagen dieses ganze Geld plötzlich wieder vorhanden, genau, wieder was wert und kann seine Funktion als Zahlungsmittel und Wertaufbewahrungsmittel und es gibt so ein paar Funktionen, die halt Geld hat. Kann es da wieder wahrnehmen. Im Fall von Griechenland jetzt wäre es halt interessant gewesen, was tatsächlich passiert wäre, wenn die pleite gegangen wären. Ja, weil es gibt eben keine, sag ich mal, juristisch klare, definiertes Vorgehen, was eigentlich mit einem Land passiert, das den Euro hat, es pleite geht. So, was passiert dann genau? Die Länder haben im Grunde genommen ihre die Hoheit, Geld zu drucken, an verloren, die, ja. Genau, verloren, an die EZB abgegeben. Die nationalen Zentralbanken gibt es zwar noch, aber die handeln im Grunde genommen nur auf Weisung der EZB und nicht auf Weisung der nationalen Politiker. Ja, also die Zentralbank von Griechenland, die es gibt in Athen, da sitzt die und druckt dort Euros. Die macht es aber nur auf Weisung der EZB. Ja. Also das heißt, die normalen Mechanismen, die du eben beschrieben hast, die funktionieren dann nicht. Sage ich mal, nicht EU-Staaten zur Verfügung stehen, fallen in der EU aus eigentlich. Ja, bis auf halt dieses, okay, es gibt zwar keinen legalen Weg hier auszutreten, aber wir machen es jetzt einfach. Ja? Wir drucken jetzt einfach unser eigenes Geld. Das kann ja Griechenland jederzeit sagen, ja. So wie es die Briten, die haben es, also die sind halt nie ausgetreten, aber die sind halt nie eingetreten und sagen, ja, wir sind Teil der Eurozone, der EU oder die Polen, wir sind Teil der EU, aber wir haben weiterhin unsere eigene Währung. Ja, das hätte natürlich Griechenland machen können und niemand hätte sie daran hindern können. Dann hätte man halt gesagt, okay, ihr seid jetzt nicht länger Teil der Eurogruppe, das ist zwar so nicht vorgesehen, aber seid ihr halt jetzt nicht mehr. Müssen wir halt irgendwie jetzt im Nachhinein regeln. Also wie das genau abgelaufen wäre, hätte niemand gewusst. Letzten Endes, das finde ich das Interessante, glaube ich, dass die Griechen in der Person von Varoufakis, der ja dann abgelöst wurde kurz vor knapp, ich glaube, der Varoufakis hätte es durchgezogen. Und ich glaube, auch der Schäuble hätte es durchgezogen. Aber was ist der Vorteil, wenn er das macht? Der Vorteil, dass du es machst, ist, dass du dich halt nicht mehr an diese restriktiven Vorgaben der Institutionen halten musst. Ja, ja, aber ich habe ja nichts davon, wenn ich mein eigenes Geld drucke, das nichts wert ist. Doch, du hast was davon, wenn du nach innen, also deinen eigenen Bewohnern glaubhaft vermitteln kannst, dass das neue Geld, was sie haben, seine Funktionen übernehmen kann. Also wer einigermaßen werthaltig ist, sprich die Drachme, die du heute bekommst und dir heute, sagen wir mal, 2 Kilo Brot kauft, kann dir auch morgen noch 2 Kilo Brot kaufen. Ja? Aber das würde ja jede Währung nach wie vor tun. Also die können ja die Griechen weiterhin den Euro benutzen oder auch einen Dollar benutzen. Da haben sie aber kein, ja, aber da kann, ja, da haben sie aber kein Sprachrecht. Ja. Ist richtig. Aber einfach nur zu drucken hat ja wenig Sinn, wenn ich dadurch eine Inflation in Gang setze. Na, die Inflation setzt du nur in Gang, wenn du sozusagen bei deiner alten Währung bleibst und einfach mehr davon druckst. Mhm. Ja, aber wenn jetzt die Griechen gesagt hätten, okay, wir steigen aus dem Euro raus, wir machen unsere eigene Währung, lass es den Greuro sein, ja, oder keine Ahnung, nenn's Paul, ist ja wurscht, wie es heißt, oder Drachme, und einfach überall, wo wir bisher Euro hintergeschrieben haben, unter unsere Verträge, unter unsere Gesetze, da schreiben wir halt jetzt Drachme dahinter, ja, also da kriegt halt der Arbeiter nicht 100, der Beamte nicht irgendwie 1500 Euro netto ausbezahlt, sondern 1500 Drachmen netto ausbezahlt. Aber das Problem, was der Staat doch hat, ist, dass er ja weniger Geld hat, als dass er eigentlich bezahlen muss. Das bedeutet, wenn er ein funktionierendes System haben will, ja, aber will, das umgeht er ja, ja nur, indem er dann einfach Geld druckt. Ja, ja, genau. Aber dann fängt er ja an, eine Inflation zu generieren. Nein, er hat das Problem dann erstmal nicht, wenn er sozusagen sagt, ja, das alte Geld, was wir uns geliehen haben, das zahlen wir euch nicht mehr zurück. Weil nämlich die ganzen Zinsen und Tilgungen, die Griechen jetzt in Euro bezahlen müssen, weil die dann halt von denen nicht mehr bezahlt werden würden. Ja, ist klar. Ja? Aber das heißt, solange Griechenland in der Lage ist, einen Primärüberschuss zu erzielen, sprich genau. ohne die Aufwände, die sie haben für Zinsen und Tilgungen ihrer Altschulden, dass der Staat dort mehr einnimmt, als er ausgibt, also Steuern einnehmen, als Staatsausgaben zu haben, wenn das der Fall ist, könnte eben so dann ein Währungsschnitt funktionieren. Aber das ist bei Griechenland der Fall gewesen, Ende letzten Jahres. Aber ich dachte, das ist ja eben gerade nicht der Fall. Doch, das ist bei Griechenland der Fall gewesen, im letzten Quartal 2014. Mhm. Das ist dieses Jahr eingebrochen. Der Grund, warum das eingebrochen ist, also es ist natürlich immer schwer, nach Kausalitäten zu suchen in so komplexen Systemen, aber wird natürlich diese ganze Unruhe rund um die Syriza-Wahl und wo jetzt sozusagen klar geworden ist, es gibt irgendwie Reformen in Griechenland und da haben halt die Leute einfach aufgehört, erstmal ihre Steuern zu bezahlen, weil sie halt gucken, was passiert eigentlich. So, aber grundsätzlich ist das möglich, ja? Ja, klar, okay. Nee, aber jetzt leuchtet mir das ein, wenn du sagst, dass der Staat theoretisch in der Lage wäre, seinen Haushalt zu bezahlen. Wenn das so ist, dann macht es ja auch Sinn. Dann kann er auch seine eigene Währung einführen. Ich hätte jetzt nur gesagt, es macht nur gar keinen Sinn, einfach eine andere Währung einzuführen, wenn ich sowieso nicht in der Lage bin, meinen Haushalt zu finanzieren. Dann bringt mir das auch nicht viel, außer nur, dass ich es ein bisschen herauszögern kann, nächste Katastrophe zu generieren. Ja, genau. Ja, vor allem die Frage wäre ja gewesen, das ist ja immer noch nicht 100% vom Tisch, aber wenn sich das nicht stabilisiert, wenn dann doch irgendwann der Schritt gegangen werden würde, dass Griechenland aus dem Euro austritt, wenn sie dann wieder eine eigene Währung praktisch eingehen. Jens, damit ich das nur richtig verstehe, du würdest dann davon ausgehen, okay, es gibt eine eigene Währung, aber die bis dahin aufgelaufenen Schulden in Euro würden dann wegfallen oder was? Irgendwann wieder ein Kursverhältnis wechseln, wenn sie mit der neuen Drachme und dem Euro und dann müsstest du es halt in einem Verhältnis 1:10 oder was auch immer dann der Wechselkurs wäre, dann trotzdem zurückzahlen. Also die eigene Währung, der sogenannte Grexit, wäre nur zustande gekommen mit einem gleichzeitigen Default, also einem Nichtbezahlen der Altschulden. Nichtbezahlen der Altschulden. Also einen Schuldenschnitt irgendwo. Genau, einen Schuldenschnitt, genau. So, sonst macht das alles überhaupt keinen Sinn. Ja. Was der Nachteil ist von dieser eigenen Währung, die du dann einführst, ist das im Außenverhältnis. Also in dem Moment, wo du importierst und exportierst, dass natürlich die Drachme plötzlich gegenüber dem Euro nichts mehr wert ist, weil kein Unternehmen akzeptiert Drachmen als Zahlungsmittel außerhalb Griechenlands. Ja? Also beispielsweise, wenn du versuchen würdest, als griechische Firma, die irgendwie Firmenwagen bei Daimler einzukaufen und das in Drachme bezahlen willst, geht nicht. Dann würden die den Vogel zeigen, die dir vielleicht aufhören, den Vogel zu zeigen, wenn du so viel zahlst, dass das für die doch noch irgendwas wert ist. Mhm. Ja, also, dass die halt sagen, okay, der Wert deiner Währung entspricht einem Wert, den wir irgendwie risikoadjustiert deswegen, noch guten Gewissens irgendwie. Deswegen gab's und gibt's ja in vielen wirtschaftlich schwachen Ländern ja viele Parallelwährungen, wo du halt dann eher akzeptiert wird der Dollar oder halt. Genau. Also im Kosovo zum Beispiel ist es so, der Kosovo hat, glaube ich, eine eigene Währung, ist nicht Teil der Eurozone, aber faktisch kannst du im Kosovo fast nicht anders zahlen als in Euro. Ja, weil halt einfach die Leute sagen, sorry, unsere Währung kosovarischen Forint, weiß nicht, wie die heißen. Oder ich glaube wie heißen denn diese alten jugoslawischen Republiken? Mazedonien. Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Serbien, was noch? Mazedonien. Es gibt noch so Mazedonien. Srebrenica, nee, das ist ja eine Stadt. Also es gibt dort eben den Euro als offizielles Zahlungsmittel, aber die sind eben nicht Teil der Eurozone. Also das gibt es immer wieder. Und wenn halt einfach der Wechselkurs zu schwach ist, es wäre halt einfach, die Drachme hätte total abgewertet. Das heißt, man hätte eine Menge Drachmen hinlegen müssen, um an einen Euro zu kommen. Und das ist natürlich ein Problem, ja, weil dann kannst du halt, wenn du halt keine Ahnung, jetzt der klassische griechische Einzelhändler bist, da musst du eine Menge Schuhe verkaufen, um genug Drachmen zu haben, um ein Auto zu kaufen. Dir ein Auto in US-Dollar zu kaufen oder halt in einem Gegenwert. Und das ist natürlich in einem Land, das sehr wenig eigene Waren produziert, halt ein Riesenproblem. Genau. Weil auf der anderen Seite kriegen die aber auch viele Devisen durch den Tourismus reingeholt. Ja. Also, was ich an Griechenland nicht so ganz verstehe, ist, was ich durch meine Reisen und durch die Geschichte kennengelernt habe oder denke zu wissen, ist, dass alle Städte oder alle Länder, die irgendwas, zumindest die Städte, die irgendwas mit Häfen zu tun haben, sind meistens unermesslich reich, weil dort wahnsinnig viel umgesetzt wird, nämlich Güter an und im und exportiert werden, gelagert werden, umgeschlagen werden. Und da fällt immer ein Haufen Geld ab. Wenn man sich das mal anschaut, Dubai, Hongkong, Hamburg, in den Niederlanden, Rotterdam und sonstiges, da wird wahnsinnig viel Geld erzeugt. Das müsste ja eigentlich in Griechenland ähnlich sein. Naja. Ja, aber es fließt halt da nicht an den Staat, ja, sondern hauptsächlich irgendwie an irgendwelche Privatleute. Ja. Ich weiß auch nicht, sind denn die griechischen Häfen so relevant? Nee, mal ganz ehrlich, das ist halt, keine große Umschlag, ist halt irgendwo da im Osten vom Mittelmeer. Ja, das, das sind jetzt nicht die großen Welthäfen. Ja, aber da kann man ja auch anlegen, um irgendwas ins Binnenland zu bringen. Ja, aber das ist ja nur pups klein. Mhm. Ja. Okay. Also, wenn du die Rotterdam, ich kenne jetzt die großen südamerikanischen Häfen nicht, aber Houston zum Beispiel in Texas anschaust, wo irgendwie die großen Öltanker und so sind, das ist halt viel so Transatlantikverkehr, ja und dann halt Asien, Transpazifik, so, okay. Das ist halt irgendwie dann eine andere Hausnummer als so ein kleines Mittelmeeranrainerland. Dann sind die schlecht gelegen einfach. Ja, weil das einfach, guck mal, welche Märkte bedienen die, Joe, ja? Also Osten. Zentraleuropa ist zwischen Rotterdam und so, wieder Hamburg und dann Osteuropa ist auch viel über das Schwarze Meer, ja, das ist halt da die Häfen, ja, gerade Russland und so weiter, dass da drüber halt auch viel läuft. Okay, dann sind die einfach nicht relevant. Ja, natürlich geht da Geld, ja. Aber halt zu wenig im Vergleich zu anderen großen Häfen, Städte. Ja. Weil dass Griechenland Probleme damit hat, irgendwie. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, aber wie haben die sich total junge Demokratie? Wie haben die sich früher finanziert? Die Jahre hinein eine Militärjunta. Aber wie haben die sich früher finanziert? Oder hatten die schon grundsätzlich immer dasselbe Problem? Also, die meisten Länder haben ja eigentlich Defizite. Ist ja normal. Ja, also, das geht ja Deutschland nicht anders. Ja, das ist aber auch in Ordnung. Ja, ja. Also, wer so ein bisschen volkswirtschaftlich gebildet oder ausgebildet ist, sagen wir es mal so, nicht gebildet, sondern ausgebildet ist, weiß halt einfach, dass Volkswirtschaften funktionieren anders als Haushalte. Ja? Ja, ist klar. Also dieses Argument von, du musst sparen, damit du finanziell gesund wirst. Ja. Ja? So dieses Spare ist gleich investiere, hat unser... Genau, Spare ist gleich investiere. Das gilt halt nicht. Ja? Nee, das ist ja klar. Aber entscheidend ist ja, warum es bei den einen funktioniert und bei den anderen nicht funktioniert, liegt da einfach nur eben im Verhältnis zwischen, wie viel Geld muss ich aufnehmen und wie viel Geld kann ich zurückbezahlen. Ansonsten kriege ich kein Geld mehr. Also was man schon sagen muss, ist, glaube ich, dass die Wurzel des griechischen Problems ist, glaube ich, schon eine Mischung aus Misswirtschaft, Korruption und irgendwie einem Bankensektor, der nicht richtig reguliert wurde. Aber das haben wir ja überall auf der Welt gesehen. Ja? Also diese ganze Euro-Krise ist ja letzten Endes erst nach der großen Kreditkrise gekommen. Ja? Nachdem die Euro-Staaten alle ihre nationalen Banken raushauen mussten und damit ihre Haushalte belasten mussten. Das war ja in Deutschland genauso. Ja? Die Hypo-Real Estate hat ja ein riesen Loch in den deutschen Haushalt gerissen. Ja? Aber was war denn? Der Unterschied ist halt einfach, dass man Deutschland es zutraut, klar, Weiterhin Geld am Kapitalmarkt zu bekommen, aber halt Ländern wie Griechenland Das ist ja Japan. Hat ja, nicht. Es gibt ja niemanden. Zypern. Japan hat ja das höchste Defizit der, von allen Ländern. Genau, wie halten sich Welt. Die Japaner über Wasser? Ja. Weißt du das? Nö, sie kriegen halt immer wieder Geld. Ja, von wem? Das weiß ich nicht. Das ist nämlich ganz interessant. Ja. Die Japaner haben so Perpetuum mobile geschaffen. Sie geben sich ihr eigenes Geld wieder. Exakt. Wie geht das? Mhm. Die japanischen, also in Japan gelten Kapitalmarktgesetze, die es inländischen Banken und Versicherungen vorschreiben, oder es denen zumindest sehr schwer machen, nicht japanische Wertpapiere zu kaufen. Das heißt, alles, was die Japaner an Lebensversicherungen und so haben, die müssen das im Land anlegen. Das ist natürlich gut. Das heißt, der japanische Staat schreibt den japanischen Versicherungen und den japanischen Banken vor, dass sie einen Großteil ihrer Gelder in japanische Staatsanleihen investieren müssen. Aber der japanische Staatsanleihenmarkt ist einer der größten weltweit und gleichzeitig einer der kleinsten weltweit, weil da so gut wie kein Ausländer rein dürfen. Rein da. Ja, das ist ja generell mit die japanische Wirtschaft ist ja sehr abgeschottet. Ja, also du kommst da nur sehr, sehr schwer als außenstehendes Unternehmen oder als nicht-japanisches Unternehmen rein. Ja, also auch wenn du da irgendwie Produkte in dem Markt verkaufen willst, ist es extrem schwierig. Aber da baue ich doch einen immensen Schuldenberg auf, den ich eigentlich... Den du dir selber schuldest. Ja, ja. Super. Ja, ja, aber das Tasche, ist ja, linke Tasche. Ja gut, aber das ist ja... Das ist eine riesige künstliche Blase aufbauen, die naja. Vielleicht, wenn ich Glück habe, aber Geld, keinem auffällt. Aber das Konzept Geld, ja, ist doch per se schon albern. Das ist doch so, ja. Ja, ja. Also eigentlich funktioniert das Konzept Geld nur, wenn man dran glaubt. Ja, ja. Ja? Wenn man, oder sagen wir es anders so, wenn man nicht dran zweifelt. Weil ich meine, es ist doch absurd, dass ich dir ein Stück Papier gebe, ja, das irgendwie 1000 Euro wert sein soll. Ein Stück Papier. Und trotzdem, weil so niemand dran zweifelt, funktioniert das Ding. Und das Lustige ist ja, das Geld wird aus dem Nichts geschaffen. Faktisch. Ja? Ja. Also wenn eine Bank einem Privatmann Geld leiht, dann macht die das ja, dann nimmt die ja sozusagen nicht das Geld aus ihrem Tresor und sagt, hier hast du das Geld. Mhm. Sondern die macht das eben tatsächlich, die schöpft aus dem Nichts heraus Geld und sagt, hier hast du das Geld. Die muss nur einen ganz, ganz kleinen Anteil, ich glaube unter Basel I waren das noch, oh, warte mal. Also früher waren das 8% dieser Summe, die Banken an Kredite vergeben haben, mussten die selber besitzen in irgendeiner Form von Wert. Das ist echt wenig, ja. Das heißt, du konntest im Grunde genommen aus 100 Euro, die du als Bank besitzt, konntest du, was ist, 8 durch 100? Was? Rechne es anders. Ja. Was? Rechne, sag, du musst 800 Euro anlegen, dann kannst du 10.000 Euro verleihen. Richtig. Also für 10.000 genau. Euro verleihen kannst du 800 Euro musst du erhalten. Ja. Genau. So. Und das Interessante ist ja, was machen die Leute mit den Krediten? Die geben es aus. Was heißt ausgeben? Ausgeben von Krediten ist im Grunde genommen das Einkommen der nächsten Leute. Ja. Ja? Und es geht immer so weiter und es multipliziert sich und immer der Staat verdient immer dann was über Mehrwertsteuer und sonstige Steuern, Konsumsteuern. Ja. Und das ist ein total virtuelles, eigentlich auf keinem realen Wert beruhendes System. Ist aber das nur funktioniert, wenn ausreichend oder wenn ausreichend wenig Leute dran zweifeln, so muss man es eigentlich sagen, ja. Und sonst hast du das Problem wie damals 2009. Genau, sonst hast du die Probleme. Und dann sagt die Bank übrigens, ich habe das Geld gar nicht, wenn ihr es haben wollt. Ja, und warum ist das passiert? Weil eben die Banken sich gegenseitig nicht mehr getraut haben. Mhm. Weil man eben gesagt hat, Deutsche Bank, ich glaube nicht, dass du in der Lage bist, das Geld, was ich dir heute leihe, mir morgen zurückzugeben, weil ich habe das Gefühl, dass du das Geld, was du behauptest zu besitzen, gar nicht wirklich besitzt, weil ich kenne deine Immobilienkredite und die sind die Scheißdreck sind wert. Ja? So. Und in dem Moment, wo dieses Vertrauen schwindet, ist halt Ende Gelände. das ist bei Banken natürlich besonders hart, weil die untereinander vernetzt sind. Mhm. Das ist so bei Griechenland in der ersten Krise 2010, 2011, glaube ich, muss es gewesen sein, besonders hart gewesen, weil natürlich viele Leute Griechenland Geld gegeben haben. Was ist damals passiert? Ein großer Teil der Leute, der Schuldner, die Geld an Griechenland gegeben haben, haben gesagt, okay, wir verzichten auf einen Teil von dem Geld, was wir denen gegeben haben. Aber dafür nehmt ihr uns dann den anderen Teil, nehmt ihr uns ab. Und dann sind diese ganzen Staatsschulden Griechenlands an die Institutionen übergegangen, also an die EZB, ja, an den EFSF, an den ESM, an den IWF und so weiter und so fort. Und jetzt, was ist jetzt im Grunde genommen? Die Griechen sind wieder nicht in der Lage, das zurückzuzahlen, weil sie immer noch kein neues Geld aufnehmen können, weil ihnen immer noch niemand traut. Mhm. Und jetzt ist es im Grunde genommen so, dass halt diese Institutionen ja das Problem haben, dass sie halt auf diesen Krediten sitzen und jetzt selber sozusagen wieder Kredite an Griechenland geben müssen, damit die Griechen in der Lage sind, ihre Altkredite, die sie ihnen schon mal gegeben haben, abzulösen. Mhm. Also es ist ein total bescheuertes Thema. Ich habe bei der letzten Folge schon mal gesagt, dass ich jetzt mittlerweile hier Englischkurse mache. Und wir haben am Montagabend haben wir Englisch gehabt und haben anderthalb Stunden über Griechenland geredet. Und du kannst da so unglaublich beliebig tief reingehen und es wird so kompliziert und du musst wirklich viel Ahnung von VWL und Finanzwirtschaft und so haben. Dass du dem Ganzen folgen kannst, ja. Dass du dem Ganzen folgen kannst. Und unser Englischlehrer hat da so ein bisschen die Büchse der Pandora geöffnet und hat das, glaube ich, hinterher extrem, ein bisschen bereut, extrem ja, bereut, dass er bei uns in der Firma die Frage nach Griechenland gestellt hat. Ja, es war vielleicht nicht die richtige Peer Group, ja, wo er das platziert hat. Ja, es war schon extrem treffend, aber da findest du halt kein Ende mehr, ja. Okay. Ja, schwierig. Ja. Was ist denn deine Prognose, Jens? Also jetzt deine, kurz zusammengefasst, glaubst du, dass das ganze Thema jetzt wieder einigermaßen sich beruhigt oder glaubst du, dass es etwas ist, was jetzt permanent irgendwie köchelt? Naja, also es ist ja jetzt eigentlich keine Lösung gefunden worden. Was wird jetzt gemacht? Die Griechen müssen ein paar Reformen machen im Sinne von Mehrwertsteuer erhöhen, ja, so ein paar Strukturreformen, das heißt irgendwie zeigen, dass sie ihre Steuern besser eintreiben können. Aber Mehrwertsteuer erhöhen ist doch bitter für die Bevölkerung, ja, natürlich die ist sau bitter. Wenig Geld hat. Natürlich, also diese ganzen Reformen, die von denen verlangt werden, ist eine soziale Katastrophe. Vor allem halt ist eine Mehrwertsteuer ist halt eine direkte Steuer, die halt total ätzend ist, weil die nämlich vor allem Leute mit wenig Geld treffen. Genau, richtig. Also es ist total absurd. Das kann ich nicht nachvollziehen, wie man sowas machen kann. Wir müssen das Renteneintrittsalter erhöhen. Und das Krasseste ist ja dieser, und auch gleichzeitig, wo ich mir denke, wie kann man sowas verlangen, wo man vorher schon genau weiß, dass das unrealistisch ist. Ja? Also es soll ja ein Treuhandfonds aufgesetzt werden. Mhm. Das heißt, die Griechen sollen griechisches Eigentum in Wert von 50 Milliarden Euro in diesen Fonds stecken. Und was macht der Fonds? Der Fonds begibt wieder Wertpapiere und sagt hier, dass wir brauchen Kredite von euch, genau. Und Sicherheit davon ist diese griechische Insel, dieser super griechische Hafen und so weiter und so fort. Scheiße. Aber eigentlich alle wissen, dass die Griechen nicht in der Lage sind, 50 Milliarden an Eigentum in diesen Fonds, also das Eigentum, was die da übertragen werden. Ist ja überhaupt nicht da. Ist, ja, das gibt überhaupt ist fahrt vor allen Dingen nicht her, diesen Wert. Ja. Ich meine, die haben ja keine Bodenschätze, die haben keine Industrie. Ja, was würdest du denn zahlen für so eine durchschnittliche griechische Insel im Nirgendwo? Keine Ahnung, nix. Da ist ja keine Infrastruktur, da ist gar nichts. Das ist mir wurscht. Ja, genau. Das kaufe ich mir, wenn ich ein reicher Rockstar bin, weil ich blöd bin. Ja, aber das kaufe ich mir nicht, weil ich irgendwie ein gefuchster Finanzanleger bin. Davon mal ganz abgesehen, dass das total unrealistisch ist, dass der so viel, dass so viel wert ist, ist es an sich auch noch ein Skandal, dieser Treuhandform, was im Grunde genommen passiert. Ich glaube, Sotheby's verkauft sogar ein paar Inseln, aber teilweise sind die echt günstig. Aber da ist halt auch nichts, ja? Deswegen. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber der Skandal ist halt einfach, dass der griechische Staat genötigt wird, Staatseigentum an einen Treuhandfonds, wisst ihr übrigens, wer der Eigentümer dieses Treuhandfonds ist? Die Kreditanstalt für Wiederaufbau. KfW? Die KfW. Die deutsche KfW. Und wieso? Wieso gerade? Hat halt Schäuble durchgebracht irgendwie. Ah, wisst ihr, wer ist der eigentlich, der Fahnenträger? Wisst ihr, wer gerade Vorsitzender des Aufsichtsrats der KfW ist? Der Schäuble wahrscheinlich. Wolfgang Schäuble. Aber wieso ist der eigentlich der Fahnenträger der ganzen Nummer? Ja, weil er der mächtigste Finanzminister in Europa ist, ja. Mhm. Ist einfach so. Die Frage für mich, Jens, wäre ja, also, weißt du, ich bin da ja so ein bisschen zwiespältig. Auf der einen Seite sage ich irgendwie, die Maßnahmen, die da jetzt ergriffen werden, die sind wahrscheinlich letztlich nicht zielführend, um das Problem in Griechenland wirklich in den Griff zu bekommen. Auf der anderen Seite, es muss ja irgendeine Maßnahme oder irgendwelche Maßnahmen müssen ja ergriffen werden, damit in Anführungszeichen da in Griechenland da wieder Bedingungen herrschen, dass da eine einigermaßen stabile Wirtschaft wieder funktioniert. Und da ist jetzt für mich die Frage, was hättest du denn aus deiner Sicht dafür Maßnahmen ergriffen, wenn du sagst, also ich, wie gesagt, ich finde die Variante mit der Mehrwertsteuer finde ich auch falsch, aber dieses Thema Korruption, das ja da wirklich dem Volk schadet und auch der ganzen Wirtschaft, ist die Frage, wie kann man das eigentlich in den Griff bekommen? Ja? Also ich denke, wie man ein Problem Korruption in den Griff bekommt, ist meines Erachtens ist das Problem gelöst. Ja, das muss man nur implementieren. So, und da muss man halt darauf achten, dass das implementiert wird. Ja, also ja, und entsprechend Personaleinstellung, um das nachzuverfolgen. Richtig, genau. So, ich glaube aber, das ist nur ein Teil der Lösung. Meines Erachtens löst man dieses Griechenland-Problem nur mit einem Umdenken, nämlich weg von diesem wir sparen uns gesund hin zu einem wir investieren uns gesund. Ja, also beispielsweise würde ich schon oder hätte ich erwartet oder gehofft, dass die Geldgeber einem Schuldenschnitt zustimmen und gleichzeitig den Griechen Geld zur Verfügung stellen, um Konjunkturmaßnahmen zu ergreifen. Weil was passiert ja, im Grunde genommen in jeder normalen Volkswirtschaft, wenn die Konjunktur einbricht? Es gibt ein sogenanntes Konjunkturpaket. Ein Investitionsprogramm. Ja. Der Staat fängt plötzlich an, Staatsausgaben zu erhöhen, um einfach sozusagen so zusätzlichen Stimulus zu haben. Ja. Also keine Ahnung, wir bauen, das klassische Nazi-Beispiel, bauen halt Straßen. Autobahnen. Ja, Autobahnen. Ja. Ja, das, ja, aber einfach, das funktioniert. Die Leute arbeiten, die Leute bekommen Geld, die Infrastruktur. Das haben wir ja 2009 auch gemacht oder das 2010. Haben wir auch gemacht. Genau. Genau dasselbe Ding. Weiß ja, was bringt. Ganz klar. Aber das Problem ist an der Sache ist doch, ich dachte, investiert wurde ja in den letzten Jahren und jetzt will man nicht mehr investieren, weil man sagt, die Investitionen sind nur versickert. Also es wurde investiert, jein. Okay. Also man darf halt nicht vergessen, dass ein Großteil der Gelder in die Bankenrettung geflossen ist. Ja gut, das bringt natürlich nichts. Und wem bringt die Bank oder wem hat die Bankenrettung hauptsächlich was gebracht? Der Bank, den Geldgebern. Ja. So. Natürlich hätte von dem Geld auch was bei den Leuten, also bei den Bürgern ankommen sollen. Und das ist natürlich ein Problem, das ich auch gar nicht kleinreden will. Ja, dieses strukturelle Problem. Ja? Gar keine Frage. Also Griechenland hat zum Beispiel keinen funktionierenden Sozialstaat, sondern es funktioniert halt so, dass wenn du Probleme hast, dass du keinen Job findest, längere Zeit arbeitslos bist, bekommst du ein Jahr Stütze und danach gibt es nichts mehr. Es gibt keine Sozialversicherung in Griechenland. Ja? Nach diesem einem Jahr bekommst du nichts. Wie handeln die Griechen das? Häufig ist bei den Griechen in den Familien einen Rentenempfänger, zwei Rentenempfänger, drei Rentenempfänger, die im Grunde genommen für die ganzen arbeitslosen, armen Familienmitglieder dann aufkommen. Mhm. Deswegen heißt es immer, die griechischen Rentner werden so früh verrentet und die Rente ist so hoch. naja, ein großer Grund dafür, warum die so hoch ist und die so früh verrentet werden, was übrigens auch nur für die Beamten gilt, ist eben, weil die letzten Endes das soziale Rückgrat dieses Systems bilden, ja. Ich glaube, Beamte bei uns verrenten sich auch recht früh. Das wiederum glaube ich auch. Also ich glaube, Lehrer werden auch selten über 60, bevor ja. sie in die Rente gehen. Also insofern ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Aber gut, also ein Mangeln an Sozialversicherung oder an Sozialstaat finde ich grundsätzlich immer schlecht in Ländern, aber das hat der USA auch nicht. Die können auch irgendwie überleben. Also das reicht ja auch nicht wahrscheinlich, oder? Da muss man ja irgendwie, das große Problem an der Sache ist doch irgendwie, ich habe wohl auf irgendeine Art und Weise zu wenig Wirtschaftsleistung, weil ich irgendwie in die falschen Sachen investiere oder gar nicht investiere. Nein, Griechenland hat damit grundsätzlich kein Problem. Wie gesagt, okay. die haben schon primär Überschüsse erzielt. Ja. Und ja, wann das letzte Mal? Bitte? Wann denn das letzte Mal? Im letzten Quartal 2014. Ja, aber ernsthaft? Ja. Hatten die da die Ausgaben so eingestampft oder was? Ja, es war halt eine Mischung aus allem, ja. Einnahmen liefen gut, Ausgaben waren gering. Ja, aber die Frage ist ja, also ich glaube, was der Joe so ein bisschen raus will, was haben die dauerhaft für eine Industrie, die wirklich wettbewerbsfähig ja, ist, aber ja? Das, außer aber dem Tourismus. Die Frage kannst du doch auch der Türkei, dem Iran, dem Irak, dem Pakistan, Indien, was weiß ich, stellen. Also es ist halt nicht jedes Land irgendwie in irgendwie großen, relevanten Industrien führend, ja. Du musst ja auch nicht führend sein, aber du brauchst ja zumindest so viel, damit du plausibel den anderen weismachen kannst, das Geld, das du mir gibst, wird irgendwie so verwertet, dass du einen Teil wiederkriegst. Ja, wie funktioniert das denn in der Türkei? Ja, das weiß ich nicht, aber den vertraut man irgendwie. Ja, aber das, genau. Ja, aber die haben das Vertrauen verloren. Insofern müssen die irgendwie ja irgendwo ja, in die gewissen müssen halt Bereichen, Wirtschaft, die müssen halt zeigen, dass sie müssen wieder wachsen zeigen, können. Dass sie, genau, ja. dass sie einen wirtschaftlichen genau. Aufschwung in der Hand haben oder genau. so. Ja. Genau. Und das ist, glaube ich. Aufschwung passiert halt durch, in dem Fall, wenn sozusagen kein privatwirtschaftliche Dynamik da ist, muss halt der Staat machen. Ja, klar. Ja. Kann er aber nicht machen, wenn er keine Kneten hat. Genau. So, und deswegen ist meines Erachtens die Lösung eben nicht staatliche Sparmaßnahmen, ja, sondern eine Kombination aus staatlichen Strukturreformen. Änderungen. Ja. Also, Finanzämter anständig besetzen, schauen, dass die Leute ordentlich ihre Steuern zahlen, die Reichen ordentlich besteuern, also beispielsweise die Reeder, ja, die ja steuerbefreit sind. Mhm. Es gibt wohl offensichtlich wirklich noch Oligarchien in Griechenland. Mhm. Ja. Da muss man halt gucken, dass man die Leute rankriegt. Mhm. Wenn die halt fliehen, dann fliehen sie halt. Mein Gott, Pech gehabt. Ist so, ja auch egal, weil ja. wenn ich eh nichts von denen zu genau. erwarten ja. kann, dann können sie sich auch verziehen. Ja. Genau. Und das halt zusammen mit anständigen Konjunkturprogrammen, das heißt staatliche Investitionen. So, mhm. Und das können halt die Griechen gerade selbstständig nicht stemmen, ja, weil ist halt nichts da und die sind halt Teil dieser Eurozone und das heißt, die haben letzten Endes keine Gewalt über ihre Geldpolitik. Das heißt, die Gläubiger müssen halt irgendwie da wieder ran und sagen, liebe Griechen, wenn ihr kein Geld vom Kapitalmarkt bekommt und selber euch nicht irgendwie daraus inflationieren könnt, indem ihr Geld druckt, dann müssen wir euch halt helfen und vielleicht verzichten wir mal auf diese ganzen Maastricht-Kriterien, was weiß ich, Regelscheiße, sondern schieben jetzt anständig eure Wirtschaft an, wenn ihr uns versprecht, dass ihr ordentlich Strukturreformen macht. So. Aber genau, also das ist für mich eigentlich ein vernünftiges Verhalten gewesen, aber genau das ist halt nicht passiert, sondern man hat gesagt, wenn ihr euch hier so nicht in der Lage seid, euch zu reformieren, dann sagen wir euch, wie ihr zu reformieren habt und die Art und Weise, wie halt die EZB und die Gläubigerländer das gemacht haben, war halt über dieses ihr müsst sparen Mantra. Ja, so diese typische, die schwäbische Hausfrau, ja, spare. Aber Spare ist gleich investieren. Aber wie kommt man dann darauf, weil man hat es ja selber anders gemacht in Krisenzeiten und weiß ja eigentlich auch, dass es... Naja, Deutschland hat es nicht so gemacht. Also Deutschland hat es mal kurz gemacht. Ja, ja, klar. Natürlich jetzt nicht über Jahre. Deutschland hat das 2008, 2009 gemacht, ja. Aber eigentlich hat sich ja Deutschland mit Strukturreformen so ein bisschen aus dieser Krise raus... Also das geht jetzt ziemlich tief in die Ökonomie rein. Was in Deutschland im Grunde genommen Anfang der 2000er Jahre passiert ist, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, das war ja Agenda 2010. Mhm. Ja? Mhm. Schröder. So, was hat der im Grunde genommen gemacht? Der hat gesagt, unsere Sozialausgaben sind zu hoch, unsere Sozialleistungen sind zu hoch, wir legen die zusammen, also es gibt keine Sozialhilfe mehr, getrennt von einer Arbeitslosen Geld, sondern wir legen das zusammen, Arbeitslosengeld und Sozialhilfe sind ein und dasselbe. Und wir führen sozusagen einen Billiglohnsektor ein, ja? Also Arbeitsmarktreformen. Mhm. Dadurch sind die Staatsausgaben zurückgegangen und das hat funktioniert, weil es eine gewisse Dynamik am deutschen Arbeitsmarkt gab. Mhm. So. Klassische Folklore ist, dass diese Dynamik am deutschen Arbeitsmarkt, also sprich viele Arbeitsplätze geschaffen wurden, aufgrund dieser Reformen. Alternative Erklärungen, die eben nicht dieser Folklore folgen, behaupten, und das kann man meines Erachtens auch ziemlich gut empirisch nachweisen, dass dieses deutsche Jobwunder der letzten 7-8 Jahre hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass Deutschland dieses Exportweltmeister-Ding so durchgezogen hat. Ja? Also die deutschen Arbeitnehmer haben extreme Lohnzurückhaltung betrieben. Gleichzeitig ist die Produktivität immer weiter gestiegen. Das heißt, deutsche Waren waren im Ausland plötzlich sehr begehrt. Weil ja, und es war halt auch eine Produktivitätssteigerung einfach aufgrund der Tatsache, dass das Lohnniveau einfach sehr niedrig gehalten wurde, ja. Ja gut, Lohnniveau hat mit Produktivitätssteigerung nichts zu tun? Ja, doch, klar, weil du dann halt einfach wettbewerbsfähiger wirst, weil du dann die Stückkosten runterbekommst. Du kannst das Produkt zu einem günstigeren Preis anbieten, ja, weil wir können ja Zeug in der schnelleren Zeit produzieren. Ja, ja, genau, oder bleibt gleich, ja. Ja. Also du musst weniger einsetzen für einen höheren Output. Genau. Genau. Ja. Das heißt, Deutschland hat unglaublich viel exportiert und das Ausland hat sich im Grunde genommen bei Deutschland verschuldet. Mhm. Und dadurch sind halt einfach in Deutschland viele Arbeitsplätze geschaffen worden. Ja? Also die Leute haben einfach Lohnzurückhaltung betrieben. Kann man ja eigentlich ablesen. Im Grunde genommen gibt es in Deutschland seit Anfang der 2000er Jahre keine Reallohnsteigerungen mehr. Jetzt die letzten anderthalb Jahre ist ein bisschen besser geworden. Aber eigentlich sind wir heute noch auf einem Lohnniveau, wie es Ende der 90er Jahre war. Und gleichzeitig sind wir aber produktiver geworden. Ja. Ja. Und weil das eben so gut funktioniert hat, spricht man eben immer von dem Erfolg der deutschen Strukturreform, der deutschen Arbeitsmarktreform, der Agenda 2010, die sich heute die SPD gern auf die Fahnen schreibt und Merkel jetzt irgendwie so ein bisschen dann zwar nicht sagt, ja guck mal, was tolle Sachen der Schröder gemacht hat, sondern halt heute einfach von ihr in ihrer Politik davon profitiert, ja, so, weil es halt Deutschland gut geht. Was dabei halt total übersehen wird, ist, dass das nur funktioniert. Das Ganze funktioniert nur, wenn alle anderen mitspielen, ja, also wenn nicht alle anderen das Gleiche machen. Ja, sondern eben eine italienische, eine französische, eine US-amerikanische, eine chinesische Wirtschaft nicht diese Lohnzurückhaltung übt und die dann sozusagen an Produktivitätsvorsprung gegenüber Deutschland verlieren oder sozusagen den deutschen Produktivitätsvorsprung noch erhöhen. Mhm. So, und das ist halt, dass dieses Argument mag für Deutschland zutreffen in diesem Kontext, nur du kannst es halt nicht einfach beliebig erweitern, ja, weil wenn das nämlich alle machen, dann gibt es überhaupt keine komparativen Unterschiede, ja, da gibt es einfach keine Vor- und Nachteile. Das Einzige, was dann passiert ist, dass weiterhin die Unternehmensgewinne steigen würden, Und man dann plötzlich merkt, okay, alle anderen machen das auch so und dann gibt es halt einen Preiskampf und dann ist im Grunde genommen dieses, also gibt es halt keine höheren Staatseinnahmen und ja, ja, das Ganze erstickt sozusagen im Ansatz. Im Keim. Im Keim, genau. Keim. Ja. Das war jetzt meine volkswirtschaftliche Kurzabhandlung. Ich bin jetzt so ein bisschen ausgelaugt. Zu viel geschwafelt. Bisco übernehmen Sie. Bisco übernehmen Sie. Ja, dann nehmen wir doch mal wieder irgendwie ein lockereres Thema. Ich weiß nicht, mich beschäftigt das dies Jahr wieder. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Die Tour de France dieses Jahr. Ist ja das erste Mal wieder im deutschen Fernsehen. Wird es ja wieder live übertragen. Ernsthaft? Ach so. Ja, ich hab das war ja seit 2012 war es ja ausgesetzt. Seit 10 Jahren nicht mehr verfolgt oder so. Ja, eben, deshalb wäre jetzt die Frage an euch gewesen, geht es euch wie mir? Interessiert es euch irgendwie dieses Jahr ein bisschen? Oder sagt ihr, ist genau wie die Jahre davor, geht mir voll am Arsch vorbei? So richtig interessiert hat es mich noch nie. Es gab halt mal einen Hype, so wie Schumacher auch ein Hype war. Halt immer wenn ja, halt ein Deutscher mal erfolgreich ist in etwas über längere Zeit, wird es halt überall gehypt und dann hast du es halt. Kommst du ja dem gar nicht aus, also habe ich das natürlich auch mitgekriegt. Aber dann so richtig verfolgt habe ich das nie und ich check das auch nicht mit den verschiedenen Trikots. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob das gepunktete gut ist oder das gestreifte ist. Keine Ahnung. Insofern, okay. Nö. Weiß ich nicht viel drüber. Ich finde es nur immer nur erstaunlich einfach, wie man jeden Tag so weit mit dem Fahrrad fahren kann. Das ist eigentlich das auch, was mich immer wieder fasziniert und wo ich jetzt auch wieder fasziniert bin, was diese Typen sich da echt jeden Tag antun. Ja. Mhm. Aber Jens, bei dir, wie ist es denn? Ich weiß, du hast ja früher immer geguckt und bist dann mittags immer dabei eingeschlafen zu Schulzeiten. Ja. Exakt, ja. Immer schön Mittagsschlaf bei der Formel bei der Tour ja. ausgehalten. Ich habe natürlich auch mit Jan Ulrich mitgefiebert. Früher. Ja. Und nach der Schule das tatsächlich immer zum Einschlafen verwendet. Aber trotzdem, ich bin immer entweder halt zu den Höhepunkten der Bergetappen irgendwie immer aufgewacht oder dann zu den Sprintankünften. Also ich habe das schon immer sehr, sehr mitgefiebert. Ich bin da aber ehrlich gesagt raus, weil, weiß ich nicht, irgendwie dieses ganze Dope. Wegen Doperei und so, das hat es mir so ein bisschen. Ja, das denke ich, hat es allen irgendwie, vermiest, ja. Ja. Aber ich bin deshalb da irgendwie drauf gestoßen. Ich hatte bei Netflix war eine Doku über dieses deutsche Team, das heißt jetzt Giant Alpecin, das hieß letzte Saison noch irgendwie anders. Und da ging es um die Tour 2014. Und da haben die das Team begleitet und da war halt auch ein deutscher Sprinter, der nicht der Kreipel, sondern der Marcel Kittel, der ist dies Jahr nicht dabei, weil er verletzt war, hat dann da letztes Jahr bei der Tour wohl 4 Etappen gewonnen oder 3, ja. Und das ging total an mir vorbei, das wusste ich überhaupt nicht ja früher, wenn jemand bei der Tour de France so viele Etappen gewonnen hätte, da wäre das voll der Hero gewesen, ja. Aber es ging an einem vorbei und habe ich mich dieses Jahr irgendwie so ein bisschen dafür interessiert und verfolge das jetzt so ein bisschen, weil also ich habe schon einen enormen Respekt davor, was die Jungs da abziehen, ja. Ich weiß nicht, wie viel ihr schon mal Fahrrad am Stück gefahren seid. Was ist das Längste, was ihr mal an einem Stück gefahren seid? Ich habe das nie wirklich gemessen, aber ich. Was schätzt du? Sind nicht 20, 30 Kilometer. Dann wozu weiterfahren? Habe ich nie gebraucht. Da war ich halt da. Ja. Ich wollte halt von A nach B und ich bin halt, als B da war genau. Halt 23 Kilometer rum. Ich bin Fahrrad noch nie wegen dem Sportaspekt gefahren, sondern nur eben, weil ich halt irgendwo hinfahren wollte. Und dann bin ich da hingefahren, dann war ich da und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Oder so. Und du, Jens, was ist das Weiteste, was du mal gefahren bist? Mit Pause oder ohne? An einem Tag. An einem Tag, also 60 Kilometer. Okay. So, als ich zu Hause war, hat mir ganz schön der Popo wehgetan. Mhm. Also das Weiteste, was ich mal gefahren bin, war mal so 110 an einem Tag, ja. Aber da bist du auch echt alle. Mhm. Und da willst du das nicht am nächsten Tag nochmal das Doppelte machen, ja. Und vor allem, ich sage mal, wahrscheinlich bei euch auch bei den meisten Sachen war es dann so, dass es wahrscheinlich auch irgendwie flach war, relativ, ja. Und das 3 Wochen am Stück und dann jeden Tag in diesem Affentempo und dann noch die Berge hoch. Also ich finde es schon ziemlich beeindruckend, immer wieder das zu sehen. Ja. Ich muss mal einen Tweet zitieren, der heute getweetet wurde. Schade, dass Herrn Ulrich jetzt so mit Häme bedacht wird. Ulle ist ein doper Radler und ein erstklassiger Tricker. Mehr Vorbild geht wohl kaum. Nee, aber die Leistung finde ich, also das finde ich schon auch immer sehr, sehr faszinierend, wie man es einfach jeden Tag schafft. So. Naja, Eigenblut-Doping und so halt. Nee, ja, aber dann mach das doch mal. Spritzt dir jeden Tag Epo, ohne zu trainieren, schaffst du es auch nicht. Also das hilft dir nicht. Aber ja, das schafft dir nur klar, den, eben, das erschafft dir ja nur diesen kleinen Fünkchen Vorteil gegenüber den anderen, die auch nichts anderes machen, als jeden Tag Fahrrad zu fahren. Naja, aber das ist halt, aber das ist doch bei jedem Profisport so. Hm. Also das sind halt die paar Prozent. Deswegen wird es bei jedem Profisport auch beschissen. Nein, worauf ich hinaus wollte, ist, ich finde halt, alle Leute, die sich auf eine Sache so fokussieren und so perfekt darin werden, finde ich beeindruckend. Ja, das eine mehr, das andere weniger. Dass jetzt, wenn du den ganzen Tag nichts anderes machst, als Fahrradfahren zu trainieren, dass du Leistungen in der Lage bist, auf die Straße zu bringen, die den Normal-Fahrradfahrer mit den Ohren schlackern lassen, ist doch ganz klar. Ich meine, spiel mal mit Sebastian Schweinsteiger irgendwie One-on-One-Fußball. Ja, oder gegen Roger Federer Tennis oder gegen Tiger Woods Golf. So, das ist genauso beeindruckend. Ja, oder gegen irgendeinen Ultramarathonläufer, lauf mal mit dem irgendwie 2 Stunden lang. Absolut. Ja. Ja, da schaffst du wahrscheinlich nicht mal ein Drittel. Aber das ist ja auch das Beeindruckende. Und so. Ja, aber das finde ich halt jetzt, ist keine Domäne des Fahrradsportlers an sich. Nee. Ja, wobei das schon, jeder, das kann jeder quälen, find, find ich in schon, jedem aber Sport. Aber wie die sich quälen, finde ich halt erstaunlich, ja. Bitte was? Also ich finde die Leidensfähigkeit, finde ich bei denen schon höher als bei anderen Menschen, ja. Also anderen Sportarten. Ich sag mal, ein Fußballer oder ein Golfer oder irgendeiner, der einen Teamsport macht, okay, der beherrscht irgendwas perfekt, wenn er da Profi drin ist, aber ich finde das eigentlich, dass an diesen Ausdauersportarten, also sei es jetzt dieses Ultramarathon oder halt auch das Radfahren, finde ich erstaunlich, wie sehr sich die Menschen da quälen können, weil ist ja auch utopisch, dass man denkt, dass die sich morgens auf Rad setzen und sagen, ist alles super, die haben auch Schmerzen, ja, aber diese Leidensfähigkeit, das finde ich schon erstaunlich. Ich weiß gar nicht, wie ist das denn, was wirklich körperliche Leistung dort angeht? Ich meine, klar, diese Bergetappen, die sind im Grunde genommen doch wahrscheinlich Höchstleistung für 30, 40 Minuten am Stück. Ja? Nee, das ist ja nicht, weiß ja nicht. Ja. Naja, wenn du so eine Bergetappe dir anschaust, Kai, dann weißt du doch, dass die im Grunde genommen nur auf Maximalpuls fahren für maximal 15, 20 Minuten. Ja, vielleicht ein bisschen länger, aber allein überhaupt dann auch auf einer Flachetappe dann über, keine Ahnung, 200 Kilometer irgendwie einen Schnitt von 45 hinzulegen. Ja, du musst dich ja fragen, auf wie viel Prozent ihrer maximalen Herzfrequenz leisten die das? Ja, ich denke, da wird es schon relativ. Wenn du über Leidensfähigkeit redest. Ja, aber. Und die fahren halt 5 Stunden auf 60% Herzfrequenz. Also dann ist das ja offensichtlich nicht das große Leiden. Naja, aber wenn du jetzt überlegst, dass du außer sagen würdest, du müsstest jeden Tag einen Marathon laufen, ja. Beim Marathon läufst du auch nicht bei deiner maximalen Herzfrequenz, wenn du es ruhig angehen lässt, ja. So, oder du müsstest jeden Tag 90 Minuten ein Fußballspiel hinziehen, ja. 3 Wochen am Stück. Ich wollte mal gerne einen Fußballer sehen, der das schafft. Naja, das macht er halt für 3 Wochen am Stück und dann kann der das auch, ja, wenn er drauf trainiert. So. Und dann leidet der genauso darunter. Ja, wenn der irgendwie am 21. Tag nochmal in den Vollsprint muss, einmal nach vorne und einmal nach hinten. Der Fußballer muss noch geboren werden, der 90 Minuten Spiele, 30 Tage oder 3 Wochen am Stück schafft. Wieso? Wenn der Sport es so vorsehen würde, würde es das geben? Ja, wahrscheinlich, aber. Also ich, wie gesagt, ich finde, da gehört halt eine unheimliche Überwindung zu und das finde ich schon relativ beeindruckend, ja. Das finde ich, das gibt es halt in anderen Sportarten so nicht, ja. Na, das ist halt eine Domäne der Ausdauersportarten. Aber ja, aber selbst bei anderen Ausdauersportarten, also den Marathon, den läufst du halt und dann machst du erstmal zwei Wochen Pause. Ja, aber du kannst aber auch beim Marathon zum Beispiel wunderbar zeigen, dass der Marathon genau die Distanz ist, die auf dieser Grenze liegt zwischen deinem Körper Schaden zufügen. Was Gutes tun und Schaden zufügen, genau, schon klar. So, also wenn du längere Distanzen läufst, würdest du in eine andere Art zu laufen anschlagen, ja, nämlich dieses Ultramarathon-Traben-Ding, ja, wo du trabst, was einfach physiologisch sehr viel effizienter ist als Marathon, den du eigentlich in einem Sprinttempo läufst und wo du an die Substanz deines Körpers gehst. Ja, wobei das natürlich auch von Person zu Person abhängt. Ja? Also wenn du jetzt guckst, dass so manche Ultramarathonläufer, der läuft 100 Meilen schneller als wir 10 Kilometer. Ja, klar. Ja. Das liegt aber an... Also in der individuellen Fähigkeit. Richtig. Ja, also ich sehe schon, also ihr seid nicht so von dem Tour de France-Fieber so ein bisschen gepackt. Ja? Also euch geht das Ziel schon mal vorbei. Ich war noch nie. Mir ist das erst aufgefallen, dass Tour de France ist, als ich gestern bei Spiegel Online gelesen habe, dass dieser Frohme irgendwie Pipi ins Gesicht bekommen hat. Lassen die einfach laufen, oder? Während dem Fahren? Nee, da hat irgendein... Ja, das machen die auch, aber da hat irgendein Zuschauer hat dem irgendwie einen Pipi-Becher ins Gesicht geworfen. Er war ins Gesicht und hat gesagt, du Doper. Das wäre jetzt nochmal eine abschließende Frage. Glaubt ihr, dass der Sport mittlerweile sauber ist, größtenteils, also dass die weiterhin voll dopen? Kein Profisport der Welt ist sauber. Glaube ich doch nicht. Ein einziger. Das glaube ich eben nämlich auch. Also ich glaube, dass das zwar abgenommen hat, weil die Frage ist ja auch, wo ziehst du die Grenze, ja? Also gewisse Mittelchen sind erlaubt, ja. Auch, ich sag mal, wenn sich ein Fußballer fit spritzen lässt vorm Spiel, ja, ist das nicht auch Doping irgendwo, ja? Weil normalerweise, wenn er sich nicht das Mittelchen spritzen lassen würde vom Dr. Müller Wohlfahrt, dann könnte er nicht spielen, ja. Ist also für mich irgendwie auch ein gewisses Doping, ja. Ja, und wer weiß, was die sonst noch so teilweise manchmal eben zu sich nehmen. Ja. Doping brauchst du halt immer mal irgendwo und entscheidend ist ja, dass es niemand merkt. Ja, eben, du machst es halt immer, also du schaust halt immer, was sind gerade die aktuellen Tests, auf was wird getestet, was kann man machen, was im Moment im Test nicht auffällt, und dann macht man es. Um erfolgreich zu sein. Das hilft dir ja nichts, wenn du Nummer 100 irgendwo in der Weltrangliste bist, weil dann verdienst du keinen Cent. Das wiederum finde ich interessant. Das habe ich jetzt mitgekriegt, als Wimbledon war. Hm. Da hat doch dieser Dustin Brown, dieser Deutsch-Jamaikaner, hat doch Rafael Nadal rausgehauen in der zweiten Runde. Mhm. Und Dustin Brown ist so ein guter Tennisspieler, der es aber nie zu großem Ruhm gebracht hat. Also der dümpelt immer so. Das heißt, zwischen Platz. Ja, wobei der noch relativ jung ist, oder? Zwischen Platz 80 und 150 der Weltrangliste. Ja, ist der noch jung oder ist der schon eine Zeit lang dabei? Ich glaube, 30 ist der noch nicht, aber der macht das auch schon ein paar Jahre. Ja, okay. Also 10 Jahre spielt der schon. Nee, weil ich meine, was waren die besten Jahre von Becker wahrscheinlich? Da war er 19 bis 22 oder so. Also er war recht jung, glaube ich. Ja, auf jeden Fall das Interessante bei dem fand ich, der hat noch nie irgendwie was Großes gewonnen und ist immer so bei diesen Challenger-Turnieren, also so Zweitliga-Tennis sozusagen, ja, ist der immer unterwegs und der muss schon noch arbeiten, wenn der fertig ist mit Tennis spielen, ja, aber der hat so ein relativ gutes Jahreseinkommen, also gute sechsstellige Beträge, ja, also so 300.000-500.000 Euro verdient er schon mal im Jahr. Nicht schlecht. Klar, das macht er irgendwie 15, 20 Jahre kommt maximal. Kommt da so viel rum? Weil so ja, die haben das halt mal gezeigt. Also wenn du Wimbledon zweite Runde gewinnst, bist du halt irgendwie mit einem Schlag gegen 65.000 Pfund reicher oder so. Mhm. Klar. So. Wie oft passiert das bei einem Spieler, der irgendwie Platz 120 der Weltrangliste ist? Wahrscheinlich irgendwie so 4, 5 Mal innerhalb von einem Jahrzehnt, würde ich mal behaupten. Aber wenn du jetzt in so einem normalen ATP-Turnier bist, wie keine Ahnung, Monaco zum Beispiel und dich da irgendwie in die dritte, vierte Runde kämpfst. Monaco-Franza. Dann bist du halt, also du verdienst da schon fünfstellige Beträge, mhm, ja, regelmäßig. Ja, weil es halt ein anscheinend natürlich musst du dir über, Sport. Natürlich musst du dir halt überlegen, so machst du jetzt den Trip nach Südostasien, ja, mit Coach und allem Pipapo. Ja, muss ich ja privat bezahlen wahrscheinlich. Klar, oder? Natürlich, das ist alles privat. Nee, also auch mein Coach und sowas. Nee, natürlich. Das musst du ja überlegen, wenn ich 500.000 Euro im Jahr verdiene, muss ich meinen Coach bezahlen, der nimmt auch nicht irgendwie, genau, einen Euro die Stunde. Genau, der wird wahrscheinlich auch 100.000 Euro verdienen, ja, wollen. Und sonstiges, dann brauche ich halt, genau, Ausrüstung. Also genau, was der halt, das Geld, was der halt sagt, ist, du kannst davon gut leben, mhm, so. Aber in dem Moment, wo du halt aufhörst, ist es nicht so, dass du ausgesorgt hast, sondern du hast halt dieses klassische alternder Sportlerproblem. So, was mache ich? Du jetzt? Du hast halt bisher 100% deiner Lebensenergie auf etwas verbraten, ja, was halt jetzt Vergangenheit ist. Nicht mehr ist, anwenden, ja, kannst, genau. Ja. Aber also mich hat das schon überrascht, dass die dann doch. Ja, gut, aber das ist halt. Einigermaßen Geld pro Jahr. Gut, aber das funktioniert halt beim Fußball, das funktioniert beim Tennis und beim Golf. Wenn du der weltbeste Synchronturmspringer bist, verdienst du keinen Cent. Nee. Also selbst wenn du Weltmeister wirst, selbst wenn du alles gewinnst. Ja. Weil selbst wenn du Weltmeister wirst, kommt nicht Müllermilch und will mit dir Werbung machen. Ja. Und insofern hast du in bestimmten Sportarten, selbst wenn du der Allerbeste bist, immer das Problem, dass du ja, Amateure halt. Ja. Ja. Ja, das ist schon so. Auch traurig. Und ich meine, um da wirklich perfekt zu sein, musst du auch täglich mehrere Stunden wahrscheinlich trainieren. Deswegen, in solchen Sportarten gewinnen immer die Chinesen, weil die tagtäglich sowas trainieren können. Weil da sagt der Staat einfach, hier in dem Camp, da wohnst du, kriegst Geld, deine Familie auch passt. In Deutschland haben wir doch diese, essen die Sportgruppen der Bundeswehr. Ja, ja klar. Aber ja, also das kannst du ja in den Nischensportarten kannst du ja gar nicht dein überleben. Ja. Da kannst du überhaupt nicht überleben. Selbst die meisten, ich glaube doch ein Großteil der Fußballerinnen, oder, sind doch auch noch irgendwie quersubventioniert, ja, über die Bundeswehr, oder? Die leben doch auch, die können auch. Ja, oder machen tatsächlich ihren eigenen Job noch. Ja. Ja, ja, also von daher. Schwieriges Umfeld. Ja, das ist ja mit ein Grund, warum ich diesen Fußball-Hype so kritisiere. Ja? Also davon mal ganz abgesehen, dass ich es einfach nicht interessant finde, wenn Hinz gegen Kunz live am Mittwochabend auf Kabel 1 läuft. Oder die Töchter von Hinz und Kunz Sonntagabend live auf Eurosport gezeigt werden, wie sie Fußball spielen. Davon mal ganz abgesehen, da habe ich keinen Bock drauf. Da will ich lieber irgendwie erstklassigen Basketball oder sich die Weltmeisterschaft im Synchronturmspringen anschauen. aber ein Teil meiner Abneigung gegen diesen Fußball-Hype ist eben auch darauf begründet, dass ich halt finde, dass das einfach in so hohem Maße ich da so ein Unfairness-Gefühl finde, ja. Also es gibt einfach so viele spannende Sportarten, wo wirklich viele Leute es verdient hätten, dass ihre Leistung mal belohnt wird. Und ich rede jetzt nicht von Hallenmaumau oder Synchron-Jojo. Wäre bestimmt spannend. Ja, aber das ist halt sehr subjektiv, was man individuell spannend findet. Ja, ich glaube, es gibt genügend Leute, die gucken sich lieber die Kreisliga-Fußball an, als dass die sich irgendwie ein hochklassiges Tennismatch anschauen. Ja. Ja, das ist halt das Erschreckende. Ja, das soll grundsätzlich sollen das die Leute schon machen. Ja? Ich finde nur einfach, dass unsere Medienlandschaft hat halt auch gewisse Aufgaben. Ja, so, und die sehe ich beim Sport nicht wirklich erfüllt. Ja, vor allem, wenn man mal überlegt, dass man hier ein öffentlich-rechtliches Fernsehen hat. Das könnte ja gerade dadurch, dass es ja finanziert ist. Genau, ich finde, ein öffentlich-rechtliches Fernsehen muss keine Champions League übertragen, muss auch kein Olympia übertragen, muss keine Fußball-Weltmeisterschaft übertragen, weil das machen die Privaten sowieso. Ja, das kann auch RTL machen und viel dafür bezahlen. Das muss nicht ich bezahlen. Die müssen auch nicht irgendwelche Formel-1-Nachberichterstattung bringen. Ja. Können sie, okay, aber bitte nicht dafür viel Geld ausgeben. Mhm. Die sollen lieber gucken, dass die ein bisschen in die Breite gehen. Das wäre ja eigentlich der Auftrag eines öffentlichen Fernsehens, meiner Meinung nach. Ja. Weil sie nämlich, weil für die Quote theoretisch eigentlich wurscht ist. Ja. Weil bei ich keine bei Werbeminute, Sekunde verkaufen. Wo wir bei dem Thema sind, kann ich einen neuen, naja, mittlerweile ist er nicht mehr ganz so neu, aber einen noch recht frischen Podcast empfehlen, nämlich Aufgewacht. Aufwachen-Podcast, so heißt statt er. Statt Einschlafen-Podcast. Genau, statt Einschlafen-Podcast, Aufwachen-Podcast. Ist das der gleiche Macher? Nein, oder? Das ist ein Podcast von Thilo Jung und hier der Jungen. Von Jung und Naiv, genau. Naiv, da kommen die Nachrichten, gell? Sagt er da irgendwie. Macht die, eine Kurzzusammenfassung vom Vortrag. Ja, nee, die machen im Grunde genommen keine inhaltliche Zusammenfassung, sondern die kritisieren einfach die Medien. Hauptsächlich öffentlich-rechtliches Fernsehen, ARD, ZDF. Wie heißt denn der andere? Der andere heißt Stefan Thilo Jung und Stefan Schulz, kann das sein? Ich weiß halt nicht, wer er heißt. Warte mal ganz kurz. Doch, ja, Stefan Schulz, genau. Der ist Autor in der FAZ und Soziologe und genau. Sehr, sehr, sehr, sehr interessant. Also was die sehen und was die für Sichten auf Fernsehen im Allgemeinen und Medien haben und dann auch eben ganz speziell an einzelnen Clips in diesem Podcast dir darstellen können. Wow. Ja, also das hat mir echt eine neue Perspektive gegeben. Also inwiefern? Na, die sehen halt einfach oder sprechen Sachen an, die du halt so nicht siehst, wenn du nicht geschult bist in Medienkritik, in Journalismus. Also die haben zum Beispiel ganz klar aufgezeigt, dass gewisse Berichterstattung von ARD und ZDF sowas von politisch motiviert ist, wie es Hertha nicht mehr geht. Ja? Also ARD und ZDF machen teilweise Propaganda für die CDU, CSU, für die SPD. Ja, solange sie es für alle machen, ist es dann ja egal. Ja, sie machen es eben nicht für alle, sondern sie machen es halt nur für die große Volkspartei. Richtig, genau. Für die sowieso schon an der Macht sind. Also das ist wirklich, und auch. Also sollte, und auch, sollte man mal. Genau, und sie zeigen halt auch einfach, dass die teilweise keinen Journalismus betreiben, sondern mehr so einen Chronismus. Ja? Mhm. Also die fragen nicht kritisch nach, sondern im Grunde genommen berichten die nur Pressemitteilungen. Aufwachen-Podcast, große Empfehlung. Finde ich hervorragend. Aufwache! Ja. Hören wir mal rein, ja. Mhm. Ich kann die aktuelle Folge sehr empfehlen. Ich glaube, das ist Folge 39 oder 40. Muss ich mal schauen. Das Krasse ist, dass die dreimal pro Woche senden. Das ist echt beeindruckend. Folge 39. Da geht es auch um dieses Merkel streichelt. Das ist ja auch eine arme Geschichte, oder? Also, ich fand's süß. Könnt ihr da nachvollziehen, dass die Leute sich da so drüber aufregen? Also ich meiner Meinung nach ist es doch ganz normal, dass die Merkel da mit der Situation einfach komplett überfordert war und dass die mit Sicherheit nicht der empathischste Mensch dieser Erde ist, das ist ja wohl auch klar. Ja. Aber irgendwie sie jetzt da irgendwie deshalb da so ans Kreuz zu schlagen für, finde ich irgendwie auch ein bisschen daneben. Weil ich glaube, dass die meisten anderen Politiker nicht deutlich anders reagiert hätten. Ich glaube, die Frage ist aber doch nicht, wie die anderen Politiker darauf reagiert hätten, sondern ich finde die Kritik dahingehend berechtigt oder die Frage, die sich eigentlich stellen würde, ist, Angela Merkel, warum hast du eigentlich diesem Mädchen nicht erklärt, wie du zu deiner durch dich vertretenen politischen Meinung kommst und warum du so denkst? Ich glaube, das kam dir überhaupt nicht in den Sinn. Ja, aber das muss sie machen, das ist ihre Verantwortung. Sie ist der Kopf der deutschen Politik seit über 10 Jahren. Ja, sie ja ist aber da, für die da jetzt im Anführungszeichen, wie alt war das Mädchen? Ich habe es nicht, weiß es nicht. Das ist doch ganz egal. Nein, aber ich glaube, so kommt dir dann gar nicht in den Sinn, dass du dich, wenn diese Frage jetzt vielleicht von jemand gekommen wäre, der ja, ein Erwachsener gewesen wäre, ein Erwachsenenflüchtling, dann hätte sie vielleicht da eher so drauf reagiert, könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube einfach, dass sie sich da irgendwie überhaupt nicht so zu helfen wusste. Ich glaube, generell ist die nicht spontan und kann auf solche Sachen schwer reagieren. Deswegen war ja immer irgendwelche öffentlichen Auftritte, wenn irgendwie mit Publikum war, das Fragen stellen durfte, war das ja immer quasi fast geskriptet. Ich glaube nicht, dass die das so wirklich. Die hat halt ihre Standardmethode, auf solche Sachen zu antworten. Ja. Logisch. Die hat halt in dem Moment irgendwie nicht so funktioniert und dann hat sie halt so ein, also auch was sie sagt, ja. Aber das ist halt dann, das passiert halt. Du hast gut vorgetragen. Ja, es geht aber nicht darum, ob die gut vorträgt, sondern es geht um den Inhalt. Die soll auf den Inhalt antworten. So, natürlich ist das menschlich, was die macht, ja. Ja, oder nicht menschlich, sondern es ist nachvollziehbar. Ja, oder genau. Es ist halt sozusagen eine Reaktion, die offensichtlich einen überforderten Menschen zeigt. Ja, also gar keine Frage. Überhaupt kein Ding. So, aber das ist nicht der Punkt dahinter. Der Punkt dahinter ist, dass eine Angela Merkel eine andere Aufgabe hat. Ja, aber ob man das in dem Kontext, in dem diese Begegnung stattfand, ob das Kai, das ist, da realisiert. Das ist der Bürgerdialog zum guten Leben in Deutschland. Aber ob sie diese Aufgabe hat, weil du sie erwartest und ob sie sie dann auch erfüllen kann, sind ja auch zwei klar, verschiedene. Offensichtlich kann sie den nicht erfüllen und dafür kann ich sie kritisieren, sowohl inhaltlich als auch genau. Von dem, was sie da nach außen trägt. Ja, also von ihrer Reaktion her. Und ich finde beides nicht in Ordnung. Aber das oder schwach. Was heißt nicht in Ordnung? Sie ist mir ja keine Rechenschaft schuldig, aber. Nee. Aber in Staats. Nee, Jens, da gebe ich dir schon recht. Also, dass in diesem Kontext des Bürgerdialogs, dass das richtige Forum gewesen wäre, um da zu den Punkten, die du eben gerade angesprochen hast, also zu ihrer Politik und warum sie zu gewissen Dingen so steht, wie sie steht, hätte Stellung nehmen müssen. Absolut richtig. Nur ich meine, dass das nicht die richtige Reaktion gewesen wäre, jetzt unmittelbar nachdem dieser Vorfall mit dem Kind passiert ist. Weißt du, wie ich meine? Das hätte man gezielter ansprechen müssen, schon bei ihr dann irgendwie. Oder sie hätte es von sich aus ansprechen müssen, was du jetzt forderst, ja. Na, aber das Problem ist doch, dass die Merkel gar nicht in den Dialog geht. Also weder in der Situation noch in sonst irgendeiner Situation. Ja? Das macht sie nicht. Ja, weil sie das nicht kann. Deswegen macht sie es nicht. Das heißt, weil sie es nicht kann, weil sie es auch überhaupt gar nicht will. Das ist nicht Teil ihrer Strategie. Ja. Eine Angela Merkel diskutiert nicht mit den Leuten. Das ist der Punkt. Ich glaube, vielleicht liegt es halt aber auch daran, weil du musst halt, du kannst ja Leute nicht vor Aufgaben stellen, die sie nicht wirklich bewerkstelligen können. Du kannst ja nicht sagen, sei da spontan und red mal frei von der Leber runter und sag dann auch noch die guten Sachen, wie das vielleicht andere Politiker könnten. Aber sie ist nun mal das Staatsoberhaupt und sie darf sich definitiv keine Blöße geben in solchen Situationen. Und da tut sie es sofort in der ersten kleinen Situation, die eigentlich theoretisch vielleicht gar nicht so schlimm gewesen wäre. Aber da ist sie sofort reingefallen. Mhm. Und das würde sie in jeder Situation. Und überleg mal, wenn da dann auch noch Leute wären, die sie gekonnt rausfordern würden, dann funktioniert es von vornherein schon gar nicht. Ja, das ist eben auch eine der Kritiken von diesem Aufwachen-Podcast, an dieser Berlin-Berichterstattung, ja, dass offensichtlich die ganzen Hauptstadtjournalisten gar nicht mehr willens sind, wirklich in die Themen kritisch einzusteigen in einem Interview, sondern es ist halt so ein Heranwanzen an die Kanzlerin. Guck mal, die Kanzlerin gestattet uns ein Interview. Ja? Und dann stellen die halt alles so oberflächliche Fragen. Über den Scheiß, ja. Frau Merkel, wie stehen Sie denn eigentlich zum Abhören Ihres Handys? Schnarch. Aber dass mal jemand sagt, Frau Merkel, die komplette Welt wird überwacht. Ja? Das ist ein klarer Verstoß gegen Menschenwürde, Menschenrechte, gegen unser Grundgesetz, gegen alles, was wir an Rechtsstaatlichkeit erkennen. Warum unternehmen sie nichts? Ja, weißt du, was dann passiert? Dann schwafelt sie dir ein Potpourri von ihren vorgefertigten Floskeln runter. Ja, aber dann sehen die Leute wenigstens, dass diese fucking... ich will das gar nicht nur auf die Merkel beziehen, sondern dass wir in einer Welt leben, wo offensichtlich irgendwelche hohlen Phrasen ausreichen, um sich einem Journalisten zu stellen. Ja, und dann hoffe ich ja, dass die Leute so kompetent sind, zu sehen, nee, da muss sich was dran ändern. Ja, aber das war doch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber das war doch schon fast immer so in der Politik. Das weiß ich nicht. Das will ich auch. Ich will es auch gar nicht in historischen Kontext stellen. Aber ich es find, war doch ein guter, ich find, ein, das einfach, ein guter Politiker. Fischi ist davon einfach frustriert. Ein guter Politiker war doch eigentlich immer der, der einfach nur irgendwie die Leute für irgendwas begeistern konnte oder ihnen irgendwas erzählen konnte, was sie irgendwie geglaubt haben. Und alles andere machen die arbeiten ja faktisch nicht. Die entscheiden ja faktisch was du jetzt, nicht. Was du jetzt aber gerade. Machen die ja nicht. Aber das. Was du gerade beschrieben hast, ist ein guter Geschichtenerzähler. Ja, aber, ein, ja, aber ein von einem Politiker erwarte ich schon noch was anderes. Naja, aber zumindest, also dein Staatsoberhaupt ist ja gar nicht in der Lage, diese Forderungen zu erfüllen. Ja, weil der zu viele von diesen Aufgaben hat. Der steht eigentlich als gute Galionsfigur. Wenn ein Willy Brandt den Kniefall in Warschau macht, dann ist es ja wohl wirklich eine politische Meisterleistung. Ja, ja, die war definitiv auch geskriptet. Ja, aber es war eine politische Handlung. Ja, aber das ist der Punkt. Und das ist eben was anderes, als wenn jemand nur schwafelt. Ja, aber das ist genau der Punkt. Was hat er gemacht? Er hat dadurch die Leute begeistert. Ja, er hat genau. Dadurch keine Entscheidungen getroffen oder sonst irgendwas, weil er es auch nicht gar nicht aber er hat, in dem Moment ja, aber in ja, weil, in der Hand hat. Warum? Aber er hatte, aber ja, er hatte aber ja eine, er, aber er hatte eine Vorstellung, in welche Richtung es gehen soll und hat es durch einen symbolischen Kniefall eingeleitet. Ja? Offensichtlich hatte man da einfach bessere Leute, die eine bessere momentane Grundstimmung hatten und einfach insgesamt eine bessere Idee aber hinter der ganzen Politik. Aber wir reden ich glaube, er ist seit 12 Jahren an der Macht. Ja, aber wenn die Leute geil sein, oder? Ja, offensichtlich finden die Leute sie gut genug, dass sie sie immer wählen. Du willst einen charismatischen Menschen haben, der... Nein, ich will gar keinen charismatischen. Ich will nur einen. Schon. Ich will, nein, ich brauche da keinen charismatischen Kopf. Ich will nicht so klingt eine Führerpersönlichkeit. So. Naja, ja? Also Willy Brandts Kniefall klingt schon recht charismatisch. Nein, ich will ja nicht die Person Willy Brandt ja, so aber hochheben, diese Aktion. Mehr, genau, mir geht es einfach darum, da hat jemand eine politische Meinung, eine politische Vision und setzt etwas in Gang. Ja, setzt eine Agenda. Ja, aber weißt du, aber Jens, weißt du, was ich glaube, was das Problem ist, was man mit der Merkel hat, ist einfach, dass sie im Vergleich zu einem Willy Brandt, auch einem Barack Obama und so weiter, die hat halt so wenig Menschliches an sich. Also in dem, nicht, dass sie jetzt kein Mensch ist, das ist sie ja schon, aber sie wirkt immer sehr kühl, distanziert, sehr rational und man hat nicht den Eindruck, dass sie da... auch mal Dinge aus, also dieser Kniefall vom Brand, ich glaube schon, dass das vielleicht auch würde man sich wünschen, dass das eine spontane, emotionale Entscheidung war, ja. Und ich glaube, das ist das Problem, was man halt mit der Merkel hat, ja, ich weiß es auch nicht, ja, ob vielleicht war es auch geplant, ja. Aber bei der Merkel hast du eigentlich immer den Eindruck, die fischt das alles irgendwie nicht so richtig an, ja. Die geht das halt alles sehr nüchtern durch und ist da nicht so, ja, ist halt null emotional, ja. Ja, das ist. Ja, gut, geht's den Menschen wie Leute, gell? Sag ich nur. Genau. Soll ich euch noch ein bisschen was von meiner Elternzeit erzählen? Wie nennt sich das? Wie nennt sich das? Partnerschaftsmonat. Partnerschaftsmonat. Ja. Ist das ein feststehender Begriff jetzt? Feststehender Begriff, ja. Okay. Ich habe nämlich. Ja, gerne. Ich würde dann aber den Deckel drauf machen. Ja, ja. Also falls jemand noch irgendwas Brennendes unter den Nägeln hat, muss das jetzt kommen. Nee, das hätte schon lange wehgetan. Ja. Also von daher. Also ich hab 4 Serien geschaut. Ich habe auch noch eine 5. angefangen. Die war aber nicht gut. Die 5. Welche war das? Die 5. hieß Deadwood. Das ist so eine, wie heißt die, Deadwood? Irgendwas mit Wood. Ja, Deadwood gibt's. Oder Torchwood. Torchwood. Torchwood. Hieß die Torchwood? Gibt's auch. Was ist es denn? Es ist Western. Ja, dann ist Torchwood. Oder Deadwood? Nee, ist Deadwood. Es gibt einfach zu viel. Ja, es ist Deadwood. Genau. Ja. Die habe ich angefangen, habe aber nicht mal die erste Folge angeguckt, war mir irgendwie dieses ganze Western-Setup war mir dann doch zu komisch irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, worum es da gehen soll. Muss man halt mögen, gell? Genau. Und ich wollte auch irgendwie nicht, ich wollte auch nicht mich in der Wikipedia oder bei IMDb irgendwie einlesen, sondern ich habe halt irgendwie nach einer Serie gesucht und bin dann irgendwie auf Deadwood gekommen und habe es aber dann gleich wieder abgemacht. Also da kann ich nicht viel drüber berichten. Mhm. Okay. Was sind die vier anderen Serien, die ich geschaut habe? Ich habe Daredevil geschaut, eine Netflix-Serie. Habe ich auch schon geschaut. Habe ich zwei Folgen von geschaut, hat mich überhaupt nicht gepackt. Okay. Irgendwie. Doch, finde ich nicht schlecht. Also man muss erstmal den Zugang schaffen. Es ist schon etwas langatmig, was jetzt die BBC Sherlock Holmes Serie auch ist. Aber da finde ich das Langatmige gut. Bei denen ist es manchmal ein bisschen nervig. Ich finde halt, die Charaktere haben einen überhaupt nicht gepackt. Das ist so 0815 Superhelden-Scheißdreck. Ja. Und auch die Schauspieler finde ich echt beschissen. Ja, die Schauspieler sind teilweise nicht gut. Aber es hat Sachen, die sind nicht schlecht. Und dieser Bösewichtstyp, der ist schon stark. Dieser Kingpin. Der ist stark. Dieses Riesenvieh oder was? Dieser. Also der ist echt gut. Okay. Der also ich habe zwei Folgen geschaut. Das ist mir jetzt später aufgefallen, weil der so fett geworden ist. Der war früher schon fett. Private Paula. Das ist Private Paula, ganz genau. Und der ist schon, also den finde ich schon echt sehr gut. Der gefällt mir. Okay. Ja. Weil der fängt dann auch so an zu menscheln, weil er sich eine Beziehung sucht und sonst irgendwas und du merkst dann irgendwie. Ich habe so Angst vor dem. Der ist krass, also das taugt mir schon, das ziehe ich mir gerne rein. So ein bisschen dieses Rumgeeiere mit seinem Jurapartner Foggy. Und mit seiner Tussi, die immer die der andere gerne pimpern würde. Das nervt mich so ein bisschen. Assistentin da, oder was? Ja, genau. Das nervt mich so ein bisschen. Aber also die Seite mit dem Kartellkram und so, das finde ich schon stark. Das ist gut. Das taugt mir. Und vor allem, weil sich halt seine Tussi, am Anfang denkt man, oh, die ist ja ganz harmlos, das passt ja gar nicht, die kann das nicht. Und dann merkst du einfach, die steht voll drauf, was der treibt. Und die findet das total gut, dass der so ein Wichser ist. Mhm. Und die unterstützt ihn dann auch richtig und die hilft ihm dabei und die schlägt ihm sogar vor, wie man jetzt vorgehen könnte und so. Das. Mhm. Also du merkst gerade so irgendwie, der wird durch sie sogar noch irgendwie krasser und noch gefährlicher. Weil der King. Ja, der wird durch sie eigentlich noch gefährlicher und das finde ich irgendwie, das finde ich schon stark. Hast du die ganze erste Staffel gesehen? Ich bin noch nicht fertig, weil dadurch, dass es immer so lang läuft, also die Folgen sind recht lang, wenn ich abends irgendwie kurz vorm Schlafen ziehe ich mir im Bett auf meinem kleinen Pad noch was rein und da ist mir das meistens zu lang. Mhm. Deswegen muss ich mir das reinziehen, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe. Mhm. Deswegen schaffe ich das meistens erst am Wochenende. Okay. Deswegen habe ich da noch nicht alles durch. Gut. Aber das taugt mir schon. Ja, finde ich. Also hat mir auch ziemlich gut gefallen, die Kritik, die der Kai hatte, so dass die Schauspieler so ein bisschen mau sind und die Charaktere vielleicht teilweise ein bisschen langweilig und eindimensional, aber ich gebe dir recht, also dieser Bösewicht da, der ist schon überragend gut. Also habt ihr, ich habe zwei Folgen geschaut, sagt er, das sollte man nochmal probieren, also wird das hinten raus besser? Nein, du musst dich halt durchkämpfen, dann es gibt halt schleppende Bereiche, wo halt dann eben viel Wert drauf gelegt wird, dass dieser Foggy da mit seiner Tussi dann irgendwelche ständigen Sachen treibt, das ist einfach langweilig, das interessiert mich auch nicht. Ich finde, was halt bei diesen ganzen TV-Serien mittlerweile was die leisten, ist dieses, du lässt dich auf Charaktere ein, auf Personen, die dort handeln, lässt du dich ein und anders als beim Film sterben die dann nicht nach 20 oder 30 Minuten, sondern halt dann nach 5 Stunden. Mhm. Ja, du hast 5 Stunden mit denen irgendwie so Geschichten durchlebt und dann plötzlich passiert irgendwas in der Story weg. Und pam, wird denen irgendwie das Hirn zermatscht. So, ja. Und ich finde, das wirkt unglaublich viel härter als in dem Film. Ja, erzähl mal, das Game of Thrones, ja, das ist ja ganz furchtbar. Ja, Game of Thrones bin ich ja zum Beispiel überhaupt gar nicht dabei. Das ist mir eine zu große Aufgabe. Da bin ich auch nicht dabei. Ich habe die Bücher alle gelesen gehabt, also von daher packt mich das schon, Jetzt ist Jon Snow ist tot. Naja, gucken wir mal, was da rauskommt. Ja. Ich bin da nicht dabei, weil ich South Park gesehen habe und dann sagt er, da geht es immer nur um Floppy Pimmel. Floppy Pimmel? Das, er wartet. Wird eigentlich South Park immer noch produziert? Ja, ja, und es wird immer besser. Es wird einfach immer besser. Ich ziehe mir das immer rein, weil es so geil ist. Weil sie thematisieren halt immer aktuell. Ja, das ist halt einfach total aktuell. Transgender machen sie, die machen alles, was halt aktuell ist, machen sie und machen sie gut. Und das ist halt echt cool. Die machen Black Friday, die machen Game of Thrones machen sie auch. Das ist halt das Geile. Okay. Da geht es halt darum, irgendwie, dass der Butters irgendwie fragt, was eigentlich der Hype um den Scheiß sein soll. Er wartet immer auf die Scheißdrachen und sie kommen einfach nicht. Er schaut da immer nur zu und er sieht immer nur Pimmel. Und wenn er einen Pimmel sieht, dann ist er immer nur schlaff. Und warum? Das liegt daran, weil schlaffe Pimmel nicht gefährlich sind. Deswegen können sie sich Frauen anschauen. Und so ein Scheiß. Ja. Also, nee, es ist echt gut. Okay. Und dann besuchen sie ihn und dann dieser George irgendwas, wie er auch immer heißt. George R.R.R. Martin, genau. Der hat dann irgendwie, der hat einen Chor bei sich und dann singen sie immer nur Penis, Penis, Papa, Penis. Sehr gut. Fick dich und als Maul, Onkel Ficker. Aber es ist deutlich. Also es ist geiler Film. Ja, es ist deutlich besser. South Park ist echt saugut. Ja. Muss man sich auf jeden Fall geben. So, nach Daredevil würde ich gerne über The Walking Dead reden. Ja. Schon mal reingeschaut? Ja, auf jeden Fall. Ja, alle Folgen geguckt. Alle Folgen habe ich nicht geguckt. Freue ich mich jetzt schon auf die neue Staffel. Ich finde es teilweise einfach zu krass, weil halt immer, wenn irgendwas mit Kindern ist, dann finde ich das immer ätzend und das nervt mich an. Das macht mich auch gerade total fertig. Ich bin erst in der zweiten Staffel bei der Hälfte ungefähr. Ja. Ich mache das total fertig, ja. Aber ich habe mir, also beim Gronkh habe ich mir das Computerspiel reingezogen. Ah, okay. Das ist auch fies, weil es natürlich auch immer ein Kind mit dabei ist und das nimmt einen schon auch mit. Aber wie wird denn eigentlich der Gronkh geschrieben? G-R-O-N-K-H. Okay, okay. Vielleicht kommt hinten noch ein H, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, es kommt ein H, glaube ich. Ja, genau. Also ich bin bei The Walking Dead irgendwie so zwiegespalten. Ja. Weil eigentlich finde ich dieses Zombie-Kalypse-Ding geil, aber mir fehlt so ein bisschen der Zug. Mhm. Ich habe so das Gefühl, jetzt so Mitte, zweite Staffel, die könnten mal so ein bisschen an der Storyline wieder weitermachen. Ja, ja. Also Fischi, ich habe das auch geschaut, die erste Staffel war noch nicht so richtig angefixt, habe dann aber alles weitergeguckt und das geht hinten raus so dermaßen ab, so in den dritten, vierten, fünften Staffel. Das ist jetzt, glaube ich, jetzt kommt die sechste Staffel. Du meinst, ich sollte dabei sein? Ja, bleib dabei. Also ich fand es echt richtig, das wird hinten raus nochmal so, also richtig asozial. Ja, ja, die fünfte, als die rauskam, lief die, glaube ich, auf TNT. Und also irgendwie exklusiv erstmal, da habe ich mir dann die ersten zwei Folgen reingezogen und die erste Folge ging schon so dermaßen fies los, dachte ich mir dann, ich muss abschalten, ich kann mir jetzt nicht reinziehen. Aber es bleibt weiterhin bei den Hauptpersonen, ja? Ja, also sterben natürlich. Ach, ich will es eigentlich gar nicht wissen, okay. Also guck's weiter, ich find's, also ich war da auch am Anfang, ich dachte, weil ich auch als nicht verstanden habe, hier so ein Riesenhype, The Walking Dead, und habe das angefangen zu gucken, habe gedacht, oh Gott, was ist das denn für ein Scheiß, ja. Aber es geht hinten raus schon ziemlich zur Sache, ja. Also war so die Serie, die mich so in den letzten Jahr so am meisten eigentlich gepackt hat. Okay, krass. Also außer den Serien, die ich jetzt sowieso schon am gucken war, also als neue Serie meine ich jetzt, ja. Neue Serie, Sense8. Auch Netflix-Produktion. Das ist doch hier Wachowski. Ja, genau. Genau, Wachowski Brothers. Da habe ich den Trailer gesehen und gesagt, was ist das? Von dem ist doch auch jetzt einer eine Frau, oder? Nicht? Ja, ist auch Transgender, ja. Das ist, ich finde es interessant, dass du sagst, was ist denn da los? Die Lisa hat es angefangen zu schauen, als ich nicht da war. Und die hat die erste Folge nicht fertig geschaut. Die hat gemeint, das war jetzt so verwirrend. Jetzt irgendwie, sie wusste jetzt nicht genau, was sie damit anfangen soll. Ja, es ist halt, da werden halt 8 Geschichten erzählt, die sich halt im Laufe der Zeit so ein bisschen in eine große Story. Also es ist total strange, ja. Vielleicht. Aber das hört sich doch genauso an wie der Film, den die jetzt letztens gemacht haben, und auch das Buch. Wie hieß denn der von den Keine Ahnung. Ich habe mit den Wachowskis abgeschlossen, als Matrix Teil 3 rauskam. Teil 1, boah, sind die geil, ich will die haben, die sollen jedes Jahr einen neuen Film machen. Teil 2 habe ich mir gedacht, oh, okay, ich gebe euch noch eine Chance. Dann kam Teil 3. Sorry, Jungs. Cloud Atlas, so heißt der. Ach ja, den habe ich leider nicht gesehen. Den wollte ich aber noch anschauen. Das war aber nicht letztes Jahr, der ist schon 3 oder 4 Jahre alt. Ja, also. Vielleicht ziehe ich es mir mal rein. Die Lisa hat gemeint, sie fand es nicht gut. Also ich finde, im Gegensatz zu Daredevil und The Walking Dead ist das auch eine Serie, die man sehr wohl mit seiner Partnerin schauen kann. Mhm. Weil das ist echt, also am Schluss wird es ein bisschen actionlastig. Muss ich sie mal überzeugen. Aber am Anfang ist es, finde ich, sehr schönes Storytelling. Ja, so, du lernst die Charaktere kennen. Ist viel so innerer Monolog, aber trotzdem nie langweilig, finde ich, ja. Hm. Du musst so ein bisschen dich zurechtfinden, weil halt nie genau erklärt wird, warum jetzt der eine so und die andere so ist und wie die irgendwie zusammenhängen. Sondern es geht halt über die Zeit, wird dir das dann irgendwie klarer, ja. Hm. Also ich habe das auch versucht, so ein bisschen der Caro anzudrehen. Die hat auch, glaube ich, eine halbe Folge mitgeguckt. Die ist nur nicht irgendwie so ein Serienfreund. So an sich, das dauert ja irgendwie alles zu lang. Genau, und wo ich vollkommen abgedreht bin, war das vierte Ding, Fargo. Ja. Das ist auch so geil. Das ist auch also nicht zu verwechseln mit dem Film, ne? Ja, ja. Der Film ist gut, aber die Serie ist nochmal eine Nummer, ach, was heißt eine Nummer? 10 Nummern besser. Ja. Also es ist einfach richtig gut. Ich hab auch noch nicht alles gesehen. Wird die eigentlich weitererzählt? Die muss doch weitererzählt. Nee, da gibt's einen ganz neuen. Und die spielt dann in einer ganz anderen Zeit bei Fargo. Und ich finde den Billy Bob Thornton, der spielt das so geil, oder? Überragend gut. Ja. Boah, fuck. Also das fand ich auch richtig gut, ja. Was ich ja die ersten beiden Staffeln extrem gut fand, oder was heißt, sehr lustig war hier, Orange is the, Orange, nein, andere Serie, Orange is the New Black, sagt euch das? Achso, das habe ich noch nicht angeschaut. Ja, das... Und da ist jetzt auch die dritte Staffel draußen, da habe ich mich auch noch nicht raus aufgerafft, das zu gucken. Wo ich ja drauf war, das House of Cards, dritte Staffel. Mhm. Das finde ich nämlich auch echt gut, House of Cards. Warte ich auch. Oh, ich finde in der, also ich habe die dritte Staffel jetzt ein bisschen angeschaut, weil ich ja durch meinen Bruder dieses Sky Go habe. Ja. Und da läuft es ja komischerweise schon. Ja, die haben die Exklusivität. Ja, genau. Deshalb kannst du das da gucken. Ich finde, das ist einfach too much mittlerweile. Es ist einfach. Hast du die ersten beiden Staffeln auch gesehen, oder? Und die fandst du gut und jetzt die findest du jetzt nicht so gut. Ich finde, es hat so ein bisschen kontinuierlich abgenommen. Okay. Sie haben halt sehr angezogen, in dem, wie sie halt teilweise an der Übertreibung gekratzt haben und teilweise dann eben überschritten. Die Lisa, ich weiß noch damals, wir haben es halt auch alles zusammen angeschaut, weil das hat ihr auch gefallen. Und sobald der Typ angefangen hat, wirklich zu morden, hat sie echt gesagt, jetzt schaue ich es mir nicht mehr an. Weil das war ihr einfach zu viel, hat sie gesagt. Ja. Ich finde, diese Machtspielchen und sonst irgendwas und das bis ausreißen, bis zum geht nicht mehr, fand sie gut. Bis er dann wirklich aktiv per Hand, ja. Ich meine, dass ein Präsident tötet. Wo er die Journalistin da. Ja, genau. Wo ein Präsident tötet auf Papier oder durch Befehle oder so, das ist vollkommen klar. Aber dass er es wirklich mit der Hand ausführt, das war ihr dann irgendwie ein bisschen zu viel. Und dann hat sie kann ich gesagt, nachvollziehen, ja. Hat sie ehrlich gesagt, jetzt will ich es nicht mehr sehen, aber natürlich hat sie weitergemacht und eigentlich fand sie es dann auch immer noch gut. Gut genug zumindest, um dass man sagt, irgendwie man findet es weiterhin spannend. Aber man merkt schon, dass sie halt sehr stark, am Anfang ist es relativ normal und es zieht schon sehr stark an und dann wird es ein bisschen übertrieben. Ja, ich finde, sie überspannen einfach den Spannungs-, also oder diesen War-Bogen zu stark, ja. Also ich finde, es kommt zu früh, dass er wirklich Hand an irgendjemanden anlegt. Ja, finde ich auch. Weil da wird dir halt dann schnell klar, dass er einfach das maximal Böse ist. Ja. Und über Leichen geht und also die vor nichts Halt macht, so. Ja. Was soll jetzt danach noch kommen? Ja. Ja? So. Ja. Also klar, dann wird die Claire irgendwie noch härter und so, okay, aber ich finde aber, da ist es halt eine Serie, die obwohl es dann vielleicht von der Story ein bisschen schwächer wird, einfach durch die brillanten Schauspieler einfach total gut ist, ja, weil das ist halt da das ausgleichende Element. Kevin Spacey ist halt einfach der Burner und die, wie heißt Robin Wright, oder wie sie heißt, Robin Wright Penn hieß sie, glaube ich, mal. Ich finde, es spielt das halt auch extrem gut und auch so die Nebenrollen sind einfach saugut besetzt. Ja, das ist schon, also da merkt man schon, dass das halt, da macht ein Schauspieler macht schon viel aus und da ist halt irgendwie alles wirklich perfekt von der Mimik, von der Gestik und allem drum und dran, was er treibt. verkörpert er richtig gut. Und man schaut halt zu und man ist von vorne bis hinten ist man überzeugt und gepackt. Und das, finde ich, macht das da auf jeden Fall gut aus. Und selbst wenn übertrieben wird, hat es mich nicht persönlich jetzt nicht gestört. Ja, also ich fand es auch, hat mir bis jetzt gut gefallen. Die dritte Staffel, wie gesagt, kenne ich. Ja, ich auch, leider nicht. Müssen wir dann abwarten, ja. Die Sky-Exklusivität nervt. Die Arschgeigen, ja. Ja, und was war jetzt der Favorit von dir, Jens? Der muss gerade austreten. Der ist jetzt für kleine Jungs, wieder. Ja. Aber so wie sie es angehört hat, war ja der Fargo der große Favorit. Was war denn jetzt dein Favorit, Jens? Fargo. Ja, habe ich gerade auch gesagt, ja. Fargo und danach also Sense8. Okay. Aber wie heißt der Fargo-Schauspieler? Der darf momentan auch alles machen. Billy Bob Thornton. Nee, der andere. Ach so, ja, hier klar, Watson. Mhm. Genau, der macht Watson, der ist der Hobbit, der ist hier und da, der war per Anhalter durch die Galaxis. Stimmt. Ja. Ich weiß gar nicht genau, wie der heißt. Ich weiß auch nicht. Martin Freeman. Mhm. Ja. Der macht jetzt auch echt viel Kram. Ja, den finde ich aber auch extrem sympathisch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Sherlock war auch so, habe ich auch lange nicht geschaut gehabt. Und dann irgendwie, ja, eben. Also, und jetzt ich hatte das Glück, dass dann wann kam die letzte Staffel raus? War das Anfang letzten Jahres, oder? Ich glaube, ja. Und kurz davor hatte ich dann die alten Folgen geschaut gehabt oder die alten Staffeln und dann war ich da gerade fertig und dann kam gerade die neue Staffel raus. Und also das fand ich auch oder finde ich auch eine sehr, sehr, sehr, sehr gute Serie, ja. Die ist wirklich gut. Aber irgendwie bin ich momentan, ich merke bei mir selbst, dass ich gar nicht so viel irgendwie mich zum Serien aufraffen kann. Ja? Ich gucke momentan extrem viel, wenn ich mal was schauen will, irgendwie so YouTube-Clips. Was? Also zu allen möglichen Themen. Ich weiß auch nicht. Also nicht jetzt irgendwie Katzenvideos oder wieso nicht? Fail-Videos, sondern zu allem möglichen. So zu Sport und so. Das finde ich einfach extrem. Weißt du, so das Kurze, so irgendwie 10, 15 Minuten. Kannst du immer mal gucken. Irgendwie kriege ich mich da nicht länger zur Aufgabe. Was ich zum Beispiel momentan total viel gucke, sind so Barbecue-Videos. Finde ich total geil, was man so alles grillen kann, ja. Ja, da gibt es echt so eine deutsche Barbecue-Szene, ja. Und da gibt es so viele Freaks, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ja. Aber extrem unterhaltsam. Ja, absolut. Mann, Kai, hey. Ja, YouTube, an dir, ich weiß nicht, wo der eine dann Galileo-Gucker verloren gegangen. ja, so ungefähr, ja. Die Herzen angerissen. Aber ich schaue auch recht viel YouTube-Kram. Halt Musik. Funktioniert denn bei euch dieser YouTube-Vorschlagsalgorithmus? Bei mir überhaupt nicht. Ja, der macht halt das, was du zuletzt geguckt hast, sagt er, okay, was ist so ähnlich und ballerst den Ja, aber sind die denn total bescheuert? Ich krieg dir, keine Ahnung, ja, will mir irgendwie ein Musikvideo anschauen. Letztens bin ich mit einem Ohrwurm von Hard Knock Live von Jay-Z aufgewacht. So, und dann kriegst du gleich wollte ich mir mal das Musikvideo anschauen. Hard Knock Live, Jay-Z. Klicke ich drauf. Angeschaut, gucke ich in den Ding, kriege ich 798 andere Jay-Z blablabla vorgesetzt. Ja, yeah, aber so läuft das. Fuck you, ich will nicht nochmal Jay-Z gucken. Ja, aber so läuft es auf euch. Ja, aber die kennen doch meine Historie. Ich verstehe nicht, warum man das auf die letzten zwei geschauten Videos irgendwie. Nee, machen sie auch nicht. Sie geben es so auf die letzten. Aber wenn du da halt eine relativ homogene Sache hast, die du anschaust. Also ich habe den Eindruck, dass das Ranking so läuft, dass die schon irgendwie von der Gewichtung irgendwie so die letzten fünf Videos, die du dir angeschaut hast, höher gewichten als die vorherigen 10, ja. Ich meine jetzt mal ehrlich, wie blöd ist es denn? Ah, Sie haben gerade eine Waschmaschine gekauft. Haben Sie vielleicht Interesse an einer anderen Waschmaschine? Ja, aber das ist doch bei Amazon genau das Gleiche. Ja, aber wieso? Da kriege ich immer, ich verstehe es auch nicht, ja. Da kriege ich dann, wenn ich dann gerade was gekauft habe, genauso wie du sagst, ja, kaufst du dir irgendein Item, Staubsauger brauchte ich letztens, weil meine kaputt war. Ja, dann habe ich 2 Wochen lang Newsletter zum Staubsauger bekommen. Habe ich jetzt immer, was meint ihr denn, wie viel Staubsauger ich kaufe? Ja. Scheuert das, weißt du, oder? Aber gut, die denken halt, ich glaube, da ist halt der gleiche Mechanismus, wie wenn du hast Buch A gekauft, ja, ach, der Auto hat auch noch das und das. Und da ist ja dann schon eine Wahrscheinlichkeit. Ja, da, aber es ist doch bitte ein Unterschied zwischen einem Autor und aber ich glaube, dass eine Art von Haushaltsgerät, oder? Ich glaube, das checken sie halt irgendwie nicht, ja. Ja. Und das Geilste finde ich immer, ist euch das schon mal aufgefallen oder ist das so? Also wenn ich mir zum Beispiel bei Amazon was gekauft habe, also ich habe mir letztens zum Wandern zwei so T-Shirts aus Merino-Wolle gekauft. Das ist so eine hochwertige Wolle und nimmt keinen Geruch an und bla bla bla. Auf einmal habe ich dann ein Newsletter von denen bekommen. Merino-Store. Jetzt haben die so einen eigenen Merino-Shop. Und da frage ich mich, ist das jetzt wirklich ein, also wenn ich mich, ich muss das mal testen, wenn ich mich jetzt abmelde, gibt es diesen Merino-Shop weiterhin oder gibt es den eigentlich nur jetzt für mich, dass die praktisch da so eine Customized Shop Seite Solution. Haben? Ja? Customized Shop Solution. Shop Solution. Interessant. Ja, aber das war irgendwie so. Amazon macht schon ziemlich viele verrückte Sachen. Also aber einen anständigen Vorschlagsalgorithmus kriegen die nicht hin, oder wie? Also zum Beispiel, ich habe auch letztens irgendwie, habe ich mir eine GPS-Uhr gekauft und hatte da irgendwie nach Trailrunning gesucht. Jetzt gibt es den Trailrunning-Shop, sehe ich jetzt gerade. Gibt's bei euch, gibt mal bei einen bei euch bei Google, ob es bei Amazon, ob es da den Trailrunning-Shop gibt und der Sport und Freizeit. Guckt mal gerade für den Spaß, das würde mich mal interessieren. Also Amazon, das ist jetzt das Letzte, was ich mache. Amazon macht viele solche Sachen, weil die versuchen halt immer die neuesten Trends und die neuesten guten Produkte zu verkaufen. Und deswegen haben sie auch diesen Marketplace, wo halt andere Händler ihre Waren anbieten können. Ich habe einen Trailrunning-Shop bei mir drin, ja. Und ich habe bei Amazon noch nie Laufkleidung oder sonstige Sachen gekauft. Aber die aggregieren dann schon sowas zusammen, wenn sie merken, dass das ist interessant und es läuft gut. Und die überprüfen zum Beispiel auch genau, welche Produkte gut laufen. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Nischenhersteller bist von irgendwas oder ein Nischenhändler und verkaufst deine Waren über Amazon und die kriegen das mit, dass diese Nische gut läuft, dann bieten sie dasselbe Produkt selber auch an, zu einem etwas günstigeren Preis. Das ist eigentlich recht schlau. Hast du wieder die Arschlochkarte gezogen. Ja, aber das ist recht schlau von Amazon, oder für das Unternehmen ist es natürlich recht schlau, weil sie halt so selber nicht testen müssen oder ausprobieren müssen, was sind gute Waren, was du ja weltweit auch recht schwer rausfinden kannst oder über die verschiedenen Länder. Das machen die Händler schon für die. Und dann können sie die Produkte selber verkaufen. Das ist recht, recht, recht schlau. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sie dann eben auch so Nischenbranding dann da anbieten. Wenn sie merken, Laufen kommt gut an oder Outdoor kommt gut an, dann machen wir das. Setzen sie da drauf und kaufen nur ein paar Produkte ein, ja. Ich würde gerne zum Abschluss den Kreis schließen. Wir haben ja am Anfang über Wix-Vorlagen geredet, nicht wahr? Hast du eine gefunden auf Amazon? Na, ich habe mir gerade überlegt, ob eigentlich Amazon, wenn ich da jetzt einfach nach Unterwäsche suche oder nach Dessous. Oder nach Wix-Vorlage. Genau, ob das so ein bisschen die Pornografie, wie früher der Otto-Katalog. Richtig, genau. Tatsächlich. Also, wenn man heute nicht sowieso an jeder Ecke irgendwie Möpse sehen könnte. Möpse sehen könnte. Oder der Otto-Katalog war schöner. Ja, gut, okay. Das Tolle ist ja im Internet, du könntest dir ja einfach das selber schön machen, ja. Also lässt es einfach mal schön irgendein Skript drüber laufen, die ganzen Bilder, und dann machst du es in eine schöne, gut aussehende Galerie. Mhm. Interessanterweise sind die Frauen nicht in Gänze abgebildet. Ja, du hast halt Platzproblem einfach. auf Bildschirmen. Insofern musst du die natürlich immer zuschneiden. Mhm, okay, ja. Amazon Underwear Shop. Kai. Der kann was, oder was? Naja, nicht wirklich. Eigentlich sieht man nur BHs. Aber du weißt ja, wie das früher halt im Otto- oder Quelle-Katalog war. Ja, früher, aber jetzt hast du ja das Internet. Ja, stimmt schon. The Internet is for porn. In diesem Sinne. Einen grusamen Abend. Einen grusamen Abend, ja. Im Internet. Und viel Spaß im Bett, ja. Wie hieß das nochmal? Fablet? Fablet. Mim Fablet. Genau. Mim Fablet. Ja. Beim Fablet zum Fappen ins Bett. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören. Ja. Auf Wiederhören. Tschüss. Diesen Abend. Tschüss.